Prenderà adesso la parola il professor Rudolf Jaworski dell'Università di Tübingen, che parlerà sul tema Pflege des Grenz und Auslandsdeutschen in der Weimarer Republik, cura del germanesimo di confine e del germanesimo all'estero nella Repubblica di Weimar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vorweg möchte ich mich recht herzlich bei den Veranstaltern dieser Tagung bedanken, insbesondere bei Herrn Professor Prodi und Herrn Professor Leoncini, dass ich heute bei Ihnen sein kann und zu Ihnen sprechen darf. Thema meines Beitrages soll sein, ich benutze einen zeitgenössischen Ausdruck, die Pflege des Grenz- und Auslandsdeutschtums in der Weimarer Republik. Gegenstand der Betrachtung ist nicht, also nicht die amtliche deutsche Minderheitenpolitik der 20er Jahre, wie sie im Auswärtigen Amt vor allen Dingen konzipiert und nach außen hin vertreten wurde. Das ist in dankenswerter Weise von Herrn Alexander umrissen worden und in die internationale Lage eingebettet worden, sondern die gleichsam vorpolitische, propagandistisch-organisatorische Innenseite der deutschen Minderheitenfrage, wie sie sich innerhalb der öffentlichen Meinung in der Weimarer Republik realisiert hat. Zu fragen ist also, welchen Stellenwert das Interesse für die deutschen Minderheiten im öffentlichen Bewusstsein gehabt hat, wer es getragen hat, wie es motiviert und organisiert war und welche Wirkungen es gezeigt hat. Bevor auf dieses Fragenbündel wenigstens thesenartig eingegangen werden soll, noch ein Wort zur Forschungslage. Das Problemfeld, das hier zur Debatte steht, ist in der modernen Forschung als selbstständiges Untersuchungsthema noch kaum bearbeitet worden. Größte Zurückhaltung zeigt vor allem die bundesrepublikanische Geschichtsforschung. Dagegen existiert inzwischen auch in der Bundesrepublik eine umfangreiche Literatur zum Thema deutsche Volksgruppen und nationalsozialistische Außenpolitik. Auch die weiter auf die 20er Jahre zurückgreifenden Darstellungen etwa der polnischen und tschechoslowakischen Forschungen sind perspektivisch auf die NS-Zeit fixiert. Die für diesen Zeitabschnitt vorherrschende, wenn auch immer mehr differenzierte Frage nach den deutschen fünften Kolonnen für das NS-Regime beherrscht das Forschungsinteresse und, so meine These, darüber werden wir vielleicht in der Diskussion sprechen können, behindert bislang auch eine unvoreingenommene Erörterung der deutschen Minderheitenfrage nach dem Ersten Weltkrieg. Obwohl ich diesen Zusammenhang nicht grundsätzlich bestreiten möchte. Die ersten Anfänge einer bewussten Aufmerksamkeit für die im Ausland lebenden deutschen Minderheiten und deutschen Kolonien fallen in die 80er Jahre des Wilhelminischen Kaiserreiches und sind im Zusammenhang mit der imperialistischen Idee von der deutschen Sendung, von der deutschen Weltgeltung zu sehen. Die hohe Auswanderungsquote dieser Jahre sowie die Zuspitzung der nationalen Auseinandersetzungen im Habsburgerreich gaben hierzu unmittelbaren Anlass. 1881 wurde nach dem Vorbild österreichischer Schutzbünde der Deutsche Schulverein zur Erhaltung des Deutschtums im Ausland gegründet, der ab 1908 den bekannteren Namen erhielt, Verein für das Deutschtum im Ausland. Er wurde schon mehrfach erwähnt, VDA, auch im Referat von Herrn Leoncini. Ziel dieser Vereinigung war es, wörtliches Zitat der Satzung, durch Unterstützung und nach Umständen Errichtung deutscher Schulen und Bibliotheken, Beschaffung deutscher Bücher, Anstellung und Unterstützung von deutschen Lehrern, die Deutschen außerhalb des Reiches dem Deutschtum zu erhalten. Zitat Ende. Der 10 Jahre später gegründete, politisch aggressivere alldeutsche Verband forderte bereits offensiv die Zusammenfassung, die politische Zusammenfassung aller deutschen Elemente auf der Erde. Insgesamt blieb freilich das Engagement für das sogenannte Auslandsdeutschtum bis zum Ersten Weltkrieg ein Reservat kleiner Spezialistenkreise und ohne größere Breitenwirkung. Selbst die alldeutsche Propaganda war damals von allgemeineren Zielvorstellungen dominiert, zum Beispiel von der Kolonialfrage. Auch passte die Vorstellung einer quasi überstaatlichen deutschen Kultur oder gar Volksgemeinschaft nicht recht in den dynastisch-etatistisch geprägten vaterländischen Gedanken dieser Zeit. Der Erste Weltkrieg brachte dann aber eine größere Aufmerksamkeit für die Deutschen im Ausland mit sich. In den Kriegsbroschüren wurden zum Beispiel die deutschen überseeischer Staaten als Fürsprecher der Mittelmächte in ihren Gastländern angerufen. In Osteuropa lieferten alte Siedlungsreminiszenzen den Anlass zur territorialen Expansion. Organisatorischer Ausdruck dieses ansteigenden Interesses für die Deutschen im Ausland war die Gründung der 2 ältesten Dokumentationszentren für auslandsdeutsche Fragen. 1914 das Institut für Auslandskunde, Grenz- und Auslandsdeutschtum der politischen Gesellschaft Leipzig unter der Leitung von Hugo Grote und 1917 das Deutsche Auslandsinstitut Stuttgart, Museum und Institut zur Kunde des Auslandsdeutschtums und zur Förderung deutscher Interessen im Ausland. Das Kriegsende und seine Folgen leiteten eine neue Etappe der Beschäftigung mit auslandsdeutschen Fragen ein. Die in den Pariser Vorortverträgen erzwungenen Gebietsabtretungen vom Staatsgebiet des ehemaligen Deutschen Reiches und die Auflösung der Habsburger Monarchie machten die Minderheitenfrage zu einem vornehmlich deutschen Problem und rückten die kontinentalen deutschen Minderheitengruppen in den Vordergrund des Interesses. Jetzt wurden die blutenden Grenzen, wie man damals das nannte, zum Angelpunkt der auslandsdeutschen Idee. Diese Grenzlandsdeutschen, gemeint waren die Deutschen im Elsass, Nordschleswig, Westpreußen, Posen, Oberschlesien, oft auch die konationalen Vorfelder Österreichs, Südtirol und die Sudetenländer, diese Grenzlandsdeutschen galten als unerlöste deutsche Brüder, die zusammen mit den Österreichern vor den Toren des Reiches lagerten und an ihrem natürlichen Zusammenschluss mit der Mutter Germania gehindert wurden. Dieser aktuell außenpolitische Bezug verhalf dem sogenannten auslandsdeutschen Gedanken gleich zu Beginn der Weimarer Republik zu einer ungemeinen Öffentlichkeitswirksamkeit. Die aufrichtige Anteilnahme, für die nun unter ungewisse Fremdherrschaft gekommenen Landsleute, da das mit im Spiel war und später auch karitative Zielsetzungen beigemengt waren, konnten auch demokratisch gesinnte Kreise angesprochen und zur Mitarbeit an diesem Konzept gewonnen werden. Das nach dem Ersten Weltkrieg rasch anwachsende Organisationsnetz für die Pflege des Grenz- und Auslandsdeutschtums kann hier selbstverständlich nur andeutungsweise umrissen werden. Zum größten und populärsten Mitgliederverband wuchs sich der bereits erwähnte VDA in den 20er Jahren aus. Er erreichte 1929 eine Mitgliederzahl von 2 Millionen. Von vergleichbarer Bedeutung, wenngleich ganz anders konstruiert, war der 1919 gegründete Deutsche Schutzbund für das Grenz- und Auslandsdeutschtum. Er entstand im Zusammenhang mit Abstimmungsfragen im deutsch-polnischen Bereich. Dieser Deutsche Schutzbund fungierte als eine Art Dachorganisation der meisten mit dem Auslandsdeutschtum befassten Verbände und als eine Art geistiger Koordinationszentrale für die Pflege des Grenz- und Auslandsdeutschtums. Daneben gab es zahlreiche landsmannschaftliche Vereinigungen von Grenz- und Auslandsdeutschen selbst, die nach 1919 aus ihren Gastländern in die Weimarer Republik geflüchtet waren. 1926 waren das insgesamt 1,6 Millionen, davon stammten die meisten aus Osteuropa. Aber auch Berufs- und Standesorganisationen, wie zum Beispiel der Deutsche Handlungsgehilfenverein oder die Deutsche Burschenschaft, zahlreiche kulturelle Vereinigungen, wie etwa der Deutsche Sängerbund oder die Deutsche Turnerschaft, konfessionelle Sondervereine, der Gustav-Adolf-Verein, der Reichsverband für die katholischen Auslandsdeutschen, dann aber auch Akademien und Schulen, die besondere Lehrprogramme für eine Kunde vom Grenz- und Auslandsdeutschtum ausarbeiten, vergleichbar etwa mit den Konzepten in den 50er Jahren der deutschen Ostkunde in der Bundesrepublik, setzten sich alle diese verschiedenen Institutionen und Organisationen setzten sich nun für die Sache des Auslandsdeutschtums ein, unterhielten spezielle Arbeitsstellen und Ausschüsse, veranstalteten Werbewochen, Spendeaktionen, übernahmen Patenschaften für bestimmte auslandsdeutsche Regionen und berichteten regelmäßig in ihrem Verbandsorgan über deren Verhältnisse. Dabei wurden jeweils diejenigen Auslandsdeutschen bevorzugt, zu denen geografische Affinitäten bestanden. Der Bayerische Landesverband des VDA förderte zum Beispiel hauptsächlich Sudetendeutsche und Südtiroler. Dann ein weiterer Gesichtspunkt waren siedlungsgeschichtliche Beziehungen. So haben etwa fast alle schwedischen Deutschtumsvereine hauptsächlich die Donauschwaben unterstützt und sich auch mit diesen Fragen vornehmlich beschäftigt. Zu dieser weit verzweigten organisatorischen Tätigkeit kam noch eine selbst für einen Spezialisten kaum zu überschauende Flut von einschlägigen Zeitschriften, Broschüren und Sammelwerken, deren seriöser Teil von speziell mit auslandsdeutschen Problemen beschäftigten Forschungs- und Dokumentationsstellen publiziert wurde. Genannt wurde schon das Deutsche Auslandsinstitut in Stuttgart, zu erwähnen ist die Deutsche Akademie in München. In Leipzig war ein spezielles Institut eingerichtet, in Münster, in Marburg und meistens in unmittelbarer Nähe zur Universität. Geführt und repräsentiert wurde die Pflege des Grenz- und Auslandsdeutschtums ausschließlich von Vertretern oberer Gesellschaftsschicht. Der auslandsdeutsche Gedanke erfreute sich auch in der politischen Sphäre höchster Anerkennung. Als ein überparteiliches Anliegen wurde er von höchsten Politikern auf Landes- wie auf Reichsebene unterstützt. So war Hindenburg langjähriger Ehrenvorsitzender zum Beispiel des VDA. Eine einheitliche Zielvorstellung und programmatische Linie hatte diese Pflege des Grenz- und Auslandsdeutschtums während der ganzen Weimarer Zeit nicht erreichen können. War sie doch zu widersprüchlich organisiert, auf zu unterschiedliche Kategorien von Auslandsdeutschen bezogen und mit zu unterschiedlichen Erwartungen befrachtet. Wenn Sie sich überlegen, dass wie viele verschiedene Sorten von Auslandsdeutschen es gab, in wie unterschiedlichen Situationen diese Deutschen lebten, dann wird das deutlich. Und dass hier kein gemeinsames Konzept erarbeitet wurde für die Deutschen in Kanada, in Lateinamerika, an der Wolga, die Batschka-Deutschen und dann eben diese unmittelbar angrenzenden Grenzlanddeutschen. Während zum Beispiel die Beschäftigung mit den deutschen Kolonien in Lateinamerika von einer Mischung aus Neugier an Exotischen, Demonstration kultureller Verbundenheit und Stolz auf deutsche Pionierleistung getragen war, substituierte die Hinwendung zum kontinentalen, insbesondere zum osteuropäischen Grenz- und Auslandsdeutschtum verloren gegangene bzw. noch nicht wiedererlangte Machtpositionen. Obschon auch dieser Aufgabenbereich kulturpolitisch deklariert war. Die Pflege kultureller Gemeinsamkeiten und politischer Nebenabsichten, wenngleich auf verschiedene auslandsdeutsche Volksgruppen bezogen, wurden nicht klar getrennt. Sie standen vielmehr in einem engen argumentativen Zusammenhang. Denn der Hinweis auf die weltweite Verbreitung des Deutschtums sollte den konkreten Revisionsansprüchen in Zentraleuropa den nötigen Nachdruck verleihen. Nachdem hier nun die Herkunft und organisatorische Ausgangsposition der Pflege des Grenz- und Auslandsdeutschtums in etwa umrissen worden sind, soll noch kurz nach Motiven und Absichten gefragt werden. Der verlorene Krieg, der verlorene Erste Weltkrieg, der angeblich gegen alles, was deutsch war, geführt worden war, der Sturz des deutschen Kaisers, der Verlust von Armee, Flotte, Kolonien, Grenzgebieten und außenpolitischer Machtentfaltung hatten das nationale Wertsystem des deutschen Bürgertums grundsätzlich in Frage gestellt. Die Besinnung auf die Deutschen im Ausland war gewissermaßen ein kompensatorischer Akt für die nicht erreichte deutsche Weltgeltung. Wenigstens als Kultur- und Schicksalsgemeinschaft sollten die Deutschen international präsent bleiben. Die Sorge um das Los der Deutschen im feindlichen Ausland entpuppte sich damit als Pflege des eigenen angeschlagenen nationalen Selbstwertgefühls. Die Aufzählung deutscher Elemente und Kulturleistungen im Ausland sollten die außenpolitische Isolierung Deutschlands abbauen helfen und die Auslandsdeutschen wieder näher an das, wie man jetzt ergänzend sagte, an das Binnendeutschtum annähern. Wurde bei dieser ethnopolitischen Bestandsaufnahme großzügig genug verfahren, so ließ sich insgesamt ein 100-Millionen-Volk errechnen. Die Deutschen als das größte Volk Europas und als ein überall gegenwärtiges Weltvolk, dies in das Bewusstsein der Öffentlichkeit einzuprägen, war ein wesentliches Anliegen der Propaganda für das Grenz- und Auslandsdeutschen in den 20er Jahren. Dieses stark erweiterte Selbstverständnis ließ erkennen, dass über den Wunsch nach kultureller Kontaktpflege mit auswärtigen Konationalen, was ja keine deutsche Spezialität in dieser Zeit war, sondern auch von anderen Ländern gepflegt wurde. Über diese kulturelle Kontaktpflege zeichnete sich schon wieder ab, dass hier eine Großmachtstellung angemeldet wurde. Die Auslandsdeutschen repräsentierten den kultur- und ethnopolitisch reduzierten Anspruch auf eine solche Position. Das Auslandsdeutschtum war gleichsam Symbol für vergangene Größe und Faustpfand für die Wiedererlangung desselben. Weniger offensichtlich, darum aber nicht minder relevant, war der innenpolitische Motivationshorizont für die Pflege des Grenz- und Auslandsdeutschtums. Mit dem Verlust äußerer Machtstellung hatte Deutschland auch eine Erschütterung seiner sozialen Hierarchien erfahren. Das deutsche Bürgertum war aus seiner staatstragenden Funktion entlassen und bedurfte neuer Integrationskonzepte, um der eigenen Statusverunsicherung begegnen und die gesamte Nation auch nach innen hin vertreten zu können. Die nationale Solidarität mit den im Ausland lebenden Deutschen empfahl sich als Gegengift zur bedrohlichen sozialen Solidarität des Klassenkampfes. Internationalismus und soziale Gleichheitsforderung sollten sozialharmonistisch auf das allen gemeinsame deutsche Volkstum umgeleitet und damit neutralisiert werden. In diesem Sinne lautete der Aufruf des burschenschaftlichen Grenzlandsbuches aus dem Jahre 1932, wörtliches Zitat: Wir müssen dem bekannten Wort von Karl Marx das andere entgegensetzen. Deutsche aller Länder, vereinigt euch. Zitat Ende. Bei solchen Bekenntnissen blieb notwendigerweise die Frage immer offen, wessen Bruder der deutsch-baltische Großgrundbesitzer, der oberschlesische Bergarbeiter, der sudetendeutsche Kleinfabrikant oder der deutschstämmige Bauer in Banat denn eigentlich sein sollte und wer ihnen allen zusammen in Deutschland brüderlich zur Seite stand. In Anknüpfung an den Gedanken der Befreiungskriege und an großdeutsche Traditionen wurde die deutsche Frage neu aufgerollt, das Verhältnis von Staat und Volk erneut zur Diskussion gestellt, und zwar in eindeutig antidemokratischem und antirepublikanischem Sinn. Das ländliche Brauchtum, wie die vorbürgerlich traditional geprägte Lebensweise bestimmter deutscher Bauernsiedlungen, zum Beispiel in Südosteuropa, ihr naturwüchsiges Festhalten an ihrer nationalen Eigenart, wurden als unverfälschtes Deutschtum der nationalen Gleichgültigkeit den Klassen- und Parteikämpfen des Binnendeutschtums gegenübergestellt. Wenn also eine ideell-kulturelle oder real-territoriale Vereinigung aller Deutschen mit dem Mutterlande propagiert wurde, so war dieser Revisionismus auch auf eine Umgestaltung der innerdeutschen Verhältnisse angelegt. Mit dem auslandsdeutschen Gedanken waren nicht allein die staatlichen Grenzen der Republik in Frage gestellt, sondern in letzter Konsequenz das ganze Weimarer System. Diese Ausrichtung wird verständlich, wenn man sich die bereits erwähnte soziale Zusammensetzung der Leitungsgremien in diesem Bereich in Erinnerung ruft. Die Führungskräfte in der Deutschtumsarbeit rekrutierten sich allesamt aus sozialen Gruppen, die in der Weimarer Republik in irgendeiner Form hatten Einschränkung ihres gesellschaftlichen Einflusses hinnehmen müssen. Pensionierte hohe Staatsbeamte, Schuldirektoren, Generäle, Gelehrte, Pastoren, Schriftsteller. Für sie alle wurde das Grenz- und Auslandsdeutschtum eine Art ideologischer Hebel, mit welchem sie sich zum Teil gegen die Republik wandten, gegen das Diktat von Versailles und was noch alles andere in diesem Zusammenhang zu nennen wäre. Fragt man sich nun abschließend nach den Wirkungen dieser mit so enormen publizistischen und organisatorischem Aufwand betriebenen Kampagnen für das Grenz- und Auslandsdeutschtum in der Weimarer Republik, so ist vor allem eine fatale Konsequenz hervorzuheben. Ausland wurde aus dieser Perspektive tendenziell nur insofern zur Kenntnis genommen oder gebracht, als es in irgendeiner Weise mit dem vorgeordneten Begriff Deutschtum in Verbindung gebracht werden konnte. Das heißt, im Ausland wurde vornehmlich das gesucht, was die eigene Nation spiegeln oder bestätigen konnte. Unmittelbar physisch verkörperten die Auslandsdeutschen diesen Anspruch. Fremde Völker wurden dadurch lediglich in ihrer Funktion als Wirtsvölker deutscher Minderheiten wahrgenommen und danach beurteilt, wie sie mit ihren Deutschen umgingen. Damit teilte sich die gesamte, teilte sich dann die gesamte Außenwelt manisch auf in deutsch-deutsch-freundlich und deutsch-fremd-deutsch-feindlich. Die politische Bedenklichkeit solcher Polarisierungen liegt auf der Hand, zumal wenn sie in die öffentliche Meinung Eingang gefunden haben. Eben dies kann beim auslandsdeutschen Gedanken unterstellt werden, der durchaus nicht nur in exklusiv rechtsgerichteten Lagern beheimatet war. Über die teilweise berechtigte, in jedem Fall aber verständliche Anteilnahme am Schicksal auswärtiger Konationaler wurde insgeheim eine latente Feindseligkeit gegenüber anderen Nationen trainiert, vor allen Dingen Franzosen, Tschechen und Polen, an welcher dann die nationalsozialistische Ideologie direkt anknüpfen konnte. Die Forderung nach einer engen Verbindung mit allen Deutschen außerhalb der Reichsgrenzen brauchte nur sein kulturpolitisches Gewand genommen zu werden, um sie zur Drapierung aggressiver Expansionspolitik verwendbar zu machen. Die ersten außenpolitischen Aggressionsakte des nationalsozialistischen Regimes erfolgten bekanntlich unter ausdrücklicher Berufung auf die Verbundenheit mit auswärtigen Volksgenossen. Die Vordergründigkeit dieser Bezugsnahme, wie die neue Qualität der nationalsozialistischen Volkstums- und Außenpolitik, änderten aber nichts an der unbestreitbaren Tatsache, dass hierbei in Deutschland an weit verbreitete und alteingespielte ideologische Schemata angeknüpft werden konnte. Dankeschön. Ringrazio il professor Javorsky per questa così lineare e lucida esposizione. Non so se anche qui molto rapidamente, in 2-3 minuti, possa essere utile una traduzione. No, una traduzione, un breve riassunto. Dunque, allora oggetto della relazione, come dice il titolo, è stata non la politica ufficiale del Ministero degli Affari Esteri, ma invece è stato il lavoro sotterraneo di elaborazione di una foreign policy. È stato sottolineato all'inizio brevemente lo stato della ricerca, cioè molto poco è stato fatto sul periodo preso in considerazione dal professor Javorsky, tanto nella Repubblica Federale Tedesca come anche in Cecoslovacchia e Polonia. E l'interesse si è invece concentrato per quella fase della foreign policy che si svolge nel periodo nazionalsocialista. E in questa fase la storiografia cecoslovacca e polacca ha sottolineato il carattere di quinta colonna della minoranza tedesca. Poi è stato fatto un breve e denso excursus storico sulla nascita di questo concetto della protezione e della tutela dei tedeschi all'estero. Nasce già, le prime forme organizzative nascono già negli anni Ottanta dell'era Guglielmina, nel momento in cui si afferma questa idea della missione tedesca, e l'interesse quindi per i tedeschi fuori dal Reich, per i tedeschi emigrati, per i tedeschi che vivono nella monarchia asburgica, la creazione delle prime organizzazioni, Deutscher Schulverein, poi VDA, protezione, che hanno come obiettivi quelli della protezione della cultura tedesca. Comunque fino alla prima guerra mondiale il problema della, anche se forse il termine non è utilizzato, della tutela delle minoranze rimane un problema proprio di alcuni piccoli gruppi. La prima guerra mondiale determina già con l'inizio della guerra un maggiore interesse sia verso una maggiore attenzione sia verso il problema dei tedeschi d'oltremare sia nei confronti di vecchie isole tedesche dell'Europa orientale. La creazione di alcuni istituti nel 1914, l'Institut für Volkskunde, e nel 1915 l'Austria-Institut. La fine della guerra mondiale crea un problema molto maggiore, dà molta maggiore attualità al problema, soprattutto per il fatto che c'è tutta questa massa di tedeschi dell'Europa centro-orientale, si potrebbe dire quasi di tedeschi irredenti. E i gruppi più importanti in questa fase sono sempre il vecchio VDA e poi il Deutscher Schutzbund, che ha soprattutto una funzione più immediata della tutela degli interessi tedeschi nel corso del plebiscito di cui dell'Alta Slesia, di cui ha già parlato il professor Alexander, il plebiscito della Carinthia. Un elemento che dà anche maggiore attualità al problema è dato dal fatto che ci sono molti tedeschi esuli dai paesi dell'Europa centro-orientale che vivono in Germania. Mi pare ha parlato di 1.600.000 tedeschi. E in questa fase quindi si vede un'elaborazione di iniziative, vengono previsti dei programmi per le scuole tedesche all'estero, scuole speciali, raccolte di mezzi, raccolte di offerte, compaiono delle opuscoli, brochure, riviste e così via, vengono realizzate varie tipi di istituzioni. Ha poi sottolineato la composizione sociale dei ceti che in genere sono impegnati o hanno funzioni dirigenti in quest'opera di tutela quest'opera di Volkstumspolitik. E in genere sono esponenti, sono rappresentanti dei ceti superiori. Su questo tema poi anche ritornato successivamente, ha ricordato anche i ruoli magari simbolici che alcune figure svolgono. Hindenburg è stato presidente onorario del VDA. E la difficoltà anche di elaborare una politica, una Volkspolitik unitaria, tenendo conto delle situazioni di estrema diversità che andavano dalla presenza, dalla tutela dei tedeschi dell'America Latina e al tipo di tutela che richiedevano fino ai tedeschi dell'Europa centro-orientale. Per quanto riguarda le motivazioni, ha sottolineato come la guerra perduta, con tutte le sue conseguenti implicazioni, ha avuto una importanza enorme in questa fase di elaborazione della Volkspolitik. Ha sottolineato come, in un certo senso, l'elaborazione di questa politica culturale sia un tentativo di affermare che, almeno culturalmente, i tedeschi devono essere presenti internazionalmente. Quindi questa politica culturale quasi come una specie di sostitutivo della sconfitta politica. D'altra parte, però, il contatto non è un contatto esclusivamente culturale, ma preludi in un certo senso a contatto politico. Questi tedeschi che vivono al di fuori del Reich sono per gli elaboratori della Volkspolitik il simbolo della grandezza passata e nello stesso tempo anche l'aspirazione alla grandezza futura. D'altra parte è stato sottolineato come questa solidarietà nazionale che si richiede ai tedeschi della Germania nei confronti dei tedeschi dell'estero è anche una contrapposizione alle spinte sociali, un tentativo quindi di contrapporre una ideologia nazionale ad un'ideologia di classe, quasi, come è stato detto, un ricalco della frase di Marx: tedeschi di tutto il mondo unitevi. Inoltre, la struttura di alcuni gruppi tedeschi, struttura prevalentemente patriarcale, contadina, sembra quasi costituire, secondo la tesi degli esponenti principali del movimento per la tutela del Volkstum, la germanicità originaria, la germanicità non rovinata, quindi anche questo una contrapposizione con i movimenti politici sociali che agiscono all'interno della Germania. E questo elemento, così come pure anche il fatto sul quale a questo punto il professor Jaworski è ritornato, che i ceti dirigenti sono costituiti in genere da elementi che avevano visto diminuire il loro rilievo politico e sociale, la loro influenza all'interno della Repubblica, dà potenzialmente una certa caratteristica perlomeno potenzialmente antirepubblicana al movimento. Alla fine sono stati considerati gli effetti di questa campagna così violenta di stampa, di riviste di cui aveva parlato prima, e è stato sottolineato come, in un certo senso, per questi settori dell'opinione pubblica tedesca, la politica estera venga quasi a coincidere con la Deutschlandpolitik, come ci sia una polarizzazione che porta a valutare positivamente o negativamente le azioni di singoli stati, di singoli governi, a seconda del comportamento che assumono nei confronti delle minoranze tedesche. Da qui la latente ostilità contro molti stati, come la Francia, e come stati in cui appunto vivono minoranze tedesche, Polonia e Cecoslovacchia. E quindi, in conclusione, la richiesta di questo stretto legame culturale o politico o entrambi con i tedeschi all'estero poteva preludere e costituisce potenzialmente un preludio anche ad una politica aggressiva. E quindi non è un caso che i primi atti aggressivi nazisti saranno proprio motivati da considerazioni di Volkspolitik. Non so se dobbiamo finire qui la parte antimeridiana dei lavori, oppure se possiamo cominciare la discussione. Tutti quanti, perché se no diventa un problema. Se qualcuno deve andare via il pomeriggio, allora la discussione praticamente diviene impossibile. No, ma d'altra parte. Andiamo a pranzo, quindi lei adesso, no? Perché ecco, sì, forse meglio così, anche c'è il tempo, magari. Abbiamo pensato di pranzo per uno, quindi abbiamo 10 minuti, ma sviluppare, cioè se qualcuno credo vada a fare delle domande di tipo esplicativo può farle adesso, ma non di vera e propria discussione che invece è ricominciata per due mezzo precise, se non lo so. Se lo stiamo tutti assieme, c'è questa la roccia che sono due giorni. Sì, così anche questa pausa. Mangereccia, dico, certo, oltre che oltre che a scopo distensivo può anche servire a confrontare le idee e quindi a preparare la discussione del pomeriggio. Sicuramente c'è qualche domanda di politica o tecnica. Dunque il professor Alexander propone eventualmente di dire che lui potrebbe dire qualche cosa sulla politica nel periodo hitleriano, forse in tempo decennio, in maniera che così da portare nuovi elementi per la discussione. Perché anche le Leoncini... Sì, così completa. Così non so, forse. Ecco, allora così avremo un piccolo breve cenno anche sulla politica hitleriana. Es ergibt sich als Zusatzthema gewissermaßen in ein paar Minuten etwas über die Änderung der offiziellen Politik der Reichsregierung gegenüber den Minderheiten zu sagen, in dem Augenblick, als eben mit Hitler eine ganz andere politische Kraft an die Spitze des Staates trat. Nun hat Herr Leoncini wahrscheinlich, ohne dass ich es verstanden habe, das Wichtigste wohl darüber gesagt. Aber im Anschluss an meine Ausführungen möchte ich vielleicht an zwei Punkten anknüpfen. Ich hatte gesagt, dass die Weimarer Republik praktisch keine Minderheitenpolitik in dem Maße getrieben hat, dass man von der Benutzung der Minderheiten sprechen kann, in Hinblick auf deutsche Interessen. Und Herr Jaworski hat eigentlich die Darstellung abgestellt auf die Funktion der Minderheiten nach innen, in Deutschland. Die Diskussion über die deutschen Minderheiten nicht in der Weise, was wurde nun tatsächlich getan, in welcher Weise wurde geholfen, Propaganda gemacht, sondern er hat gefragt, welche Funktion haben diese Minderheiten für die innere Diskussion in Deutschland gehabt. Daher die Frage der Integration dieser nationalen Probleme für das Bürgertum oder Teile des Bürgertums. Fragt man direkt danach, was ist tatsächlich geschehen, so reduziert sich das auf finanzielle Zuwendungen in einer Höhe, die vertretbar ist, ohne dass man daran nationale Ziele anknüpfen muss. In der Periode nach 26 ist die deutsche Wirtschaft in der Lage, in früher verloren gegangene Märkte oder nach dem Weltkrieg verloren gegangene Märkte in Mitteleuropa wieder einzudringen. Dort die Tschechen, die dort Erfolge hatten, die Franzosen, wieder zu verdrängen. Es hätte sich angeboten, die Minderheiten gewissermaßen als Brückenköpfe zu benutzen, um deutschen Einfluss wirtschaftlicher Art zu fördern. Das ist nicht geschehen, nicht in dem Maße geschehen, wie man es eigentlich erwarten könnte. Die Minderheiten sind eher in die Lage gerückt, dass sie in ihren spezifischen Interessen im Lande, wo sie wohnten, an die Wand gedrückt wurden durch deutsche Firmen. Liegen mir also aus dem Archiv des Auswärtigen Amtes bitterböse Briefe von sudetendeutschen Firmen in der Tschechoslowakei vor, in denen beklagt wurde, dass meisten Sudetendeutsche haben ja tschechische Namen, dass dann Reichsdeutsche, also Firmen in Deutschland, die Korrespondenz mit diesen sudetendeutschen Firmen in französischer Sprache geführt haben. In verständlichem Wunsch, nun niemandem auf die Füße zu treten. Und in diesem verständlichen Wunsch sind sie nun also den Deutschen im Ausland prompt auf alle Zehen getreten, die sie hatten. Diese Politik gegenüber den Minderheiten ändert sich radikal mit Hitlers Antritt. Jetzt nicht mit Hitlers Machtantritt, jetzt nicht in dem Maße, dass Hitler als Fürsprecher der Sudetendeutschen oder anderen auftritt. Aber diese Minderheiten passen nun in das ganz andere weltanschauliche Konzept Hitlers hinein. Das weltanschauliche Konzept, das auf den beiden Pfählen, auf den beiden Säulen ruht, Lebensraumgewinnung und Rassepolitik. Ich brauche das nicht weiter auszuführen, Lebensraum so viel, Volk ohne Raum, diese alte Vorstellung, so viel Territorium wie möglich für die Deutschen. Und zweitens, nur die Deutschen sind wahre Menschen. Also um es auf diese brutale Formel zu bringen, alles andere ist Untermenschentum verschiedener Schattierungen, verschiedener Abstufungen. Man hätte erwarten können, dass diese Form der Klassifizierung der Menschen in Deutsche und Nichtdeutsche, in Gute und Nichtgute, nun einen massiven Aufschwung der Minderheitenpolitik im Ausland zur Folge gehabt hätte. Es lässt sich aber feststellen, dass die Initiative eigentlich in den meisten Fällen von den Minderheiten nun selbst ausging, die sich jetzt auch deutsch gebärdeten und dann in diesem Deutschtum Rückhalt suchten in Berlin. In der ersten Phase. Beispiel Rumänien. Beispiel auch die Sudetendeutschen, die sich erst in ihrer nationalen Organisation zu dem hochstilisieren, was sie dann eigentlich dann sein möchten. Vertreter des besonderen Menschentums der deutschen Ebene. Hitler hat, soweit es festzustellen ist aus den Quellen, an einer realen Verbesserung der Lage der Auslandsdeutschen so gut wie kaum Interesse gehabt. Sie wurden zum Instrument der Propaganda gemacht, indem er einen Hebel ansetzte, um die Staaten von innen zu zerdrücken. Dass er kein reales Interesse an den Menschen hatte, haben die Südtiroler als besondere Volksgruppe am eigenen Leibe erfahren. Darf ich Sie da ganz kurz unterbrechen? Ich habe für diesen speziellen Punkt eine Illustration mitgebracht. Gut. Ja, ich habe hier das wichtigste Buch von einem protestantischen Pfarrer, Gottfried Wittbogen, was jeder Deutsche vom Grenz- und Auslandsdeutschtum wissen muss, und habe hier Ihnen zwei Auflagen mitgebracht. Das ist also das Standardwerk in der Weimarer Republik. Eine Auflage von 1934, das ist, glaube ich, die 7. Auflage, die noch eine Karte zeigt, wie sie vertreten wurde in den 20er Jahren. Es ist also noch die Originalkarte des das deutsche Sprachgebiet in seiner politischen Zersplitterung. Ich lasse das herumgehen, ja. Aber vergleichen Sie bitte die beiden Ausgaben. Und hier ist also Südtirol noch ganz klar und das Kanaltal ganz klar eingezeichnet. In der Ausgabe von 1938 hat man sich nicht die Mühe gemacht, das zu retuschieren, aber der Hinweis fehlt und man hat sogar einfach eine Zahl übersprungen, nicht? Und Südtirol wurde einfach nicht mehr erwähnt, ob bei gleichem Material. Und das zeigt, und vielleicht kommen wir in der Diskussion noch drauf, also die zynische Behandlung eigentlich und auch schlampige Behandlung, wie man das hier gemacht hat. Ich habe Ihnen das als Anschauungsmaterial. Entschuldigung. Ja, gerne. Ich hatte das nicht gewusst. Hitlers Politik benutzte die Auslandsdeutschen also gewissermaßen als Hebel, die Staaten, in denen sie wohnten, zu zerstören. Am Beispiel der Tschechoslowakei ist das eindeutig nachzuvollziehen, das hat Herr Leoncini ja wohl ausführlich dargestellt. Er hat dann die Auslandsdeutschen in anderen Staaten benutzt, wie in Polen, um einen Anlass zu provozieren, einzugreifen. Denn die Klagen, die in der deutschen Presse im Jahre 1939 geführt wurde, über die angeblich schlechte Behandlung der Deutschen. Diese Klagen hatten im Laufe des Jahres 39 zunehmend ihre Berechtigung, waren aber die Reaktion der Polen auf die vorher jahrelange Propaganda in diese Richtung zu verstehen, die sich nämlich dann langsam sagten, also wir haben in der Presse der Deutschen eigentlich immer unsere Deutschen nur geprügelt, Und wir sehen sie jetzt aber doch als Speerspitze eines anderen, einer anderen Politik, und jetzt allmählich sind wir es leid. Etwas burschikos formuliert. Wie wenig Hitler tatsächlich am Schicksal der Menschen, und darum geht es doch eigentlich, interessiert war, zeigte sich dann noch im Weltkrieg, als er ohne Rücksicht auf angestammte Rechte dazu beitrug, die Deutschen aus Osteuropa, wo sein Herrschaftsbereich sich erstreckte, dann herauszuziehen. Schon im Jahre 39 begann diese Umsiedlungsaktion unter Mitwirkung Stalins, dass man die Deutschen aus Bessarabien, aus dem Baltikum repatriierte, also in die Heimat zurückführte. Die waren nie dort gewesen, wo sie dann landeten, nämlich im Wartegau in der Provinz Posen und anderswo. Hitler hat keine Volkstumspolitik betrieben, die darauf abzielte, den Menschen zu helfen, in ihren manchmal berechtigten und oftmals auch nur scheinbar berechtigten Interessen gegenüber den Völkern beizustehen. Er hat sie benutzt. Und er hat in den Minderheiten ob Menschen gefunden, die mit dieser Verbindung zum Nationalsozialismus ihre eigene Karriere in ihrem Volkstum und ihrem Volkssplitter machen wollten. Dazu sind die Namen wie Henlein zu nennen, dazu sind Namen wie Karmasin zu nennen, für die Slowakei-Deutschen, Vergleichbares für Rumänien und anderswo lässt sich finden. Ja, nicht? Das also zur Fortsetzung dieser Frage der Minderheitenpolitik über Hitler hinaus, und das Ergebnis dieser Politik, der doppelten Politik, der zunehmenden Wendung zum Nationalsozialismus in den Volksgruppen und die Einspannung in das Machtkalkül eines Staates, der auf Menschlichkeit keine Rücksicht nahm, das Resultat ist eben nach dem Zweiten Weltkrieg die Austreibung und Vertreibung der Deutschen aus Osteuropa, mit Ausnahme im Grunde der Deutschen in Rumänien. Aber auch das ist ein Problem, das in zwei Generationen gelöst ist. Dankeschön. Grazie anche di questo ultimo contributo, e quindi adesso facciamo la nostra pausa e riprendiamo i lavori puntuali alle 14:30. Allora, in un rapidissimo momento, così intanto chi vuole può intervenire, pensa a chiedere la parola, un rapidissimo riassunto dell'ultimo intervento del professor Alexander prima di andare a pranzo. Il mutamento durante il periodo hitleriano. È stato sottolineato come in pratica per il periodo precedente non c'è stata nessuna politica ufficiale delle minoranze in periodo repubblicano. E d'altra parte, nel suo intervento Jaworski ha visto soprattutto la funzione delle minoranze per la politica interna della Germania. Queste erano state le due considerazioni iniziali. Poi è stato sottolineato come con il 1926 la Germania può di nuovo iniziare la sua opera di penetrazione nei mercati mitteleuropei. Ma questo in genere non solo non giova, ma spesso nuoce agli interessi economici delle minoranze. Con l'avvento di Hitler al potere si ha una politica basata su due cardini fondamentali, spazio vitale e politica della razza. La divisione degli uomini, come è stato detto, in tedeschi e non tedeschi. D'altra parte però Hitler non ha nessun interesse concreto al miglioramento delle minoranze. Esse sono per lui semplicemente uno strumento per distruggere lo Stato dove vivono, il caso della Cecoslovacchia, oppure per provocare il governo dello Stato in cui vivono, il caso della Polonia. E quindi in pratica Hitler ha solo utilizzato e sfruttato le Volksgruppen, col risultato, ed è stata proprio l'ultima affermazione fatta da Alexander, di provocare poi, dopo il 1945, il definitivo allontanamento, la definitiva cacciata di queste Volksgruppen dai paesi dell'Europa centro-orientale. Ecco, non so a questo punto chi vuole iniziare la fase pomeridiana dei lavori, chi vuole iniziare a parlare sulle relazioni. Scheurer? Ja, du scherzt, Che vuol dire solo una cosa, mi sembra che nelle due relazioni di professor Jaworski e Alexander ci sia un po' di, sempre in modo esagerato, di contraddizione. Contraddizione in questo senso, in quanto mi sembra che il professor Jaworski ha esposto molto bene la continuità, adesso sul piano ideologico, della Volkstumspolitik, della Weimar Republik, e che va avanti anche negli anni 30. E soprattutto, secondo me, ha fatto una buonissima connessione tra le mire di politica interna e di politica estera di questa Volkstumspolitik. Cioè, è ben visibile non solo nella Repubblica di Weimar, ma anche, prendiamo l'esempio dell'Austria, che tutti questi movimenti in difesa dei confini nazionali e così via, che sono sorti subito nel 18 e nel 19, prendiamo la Stiria, la Carinzia, il Burgenland, e poi, insomma tutte le zone di confine dove ancora non era regolata, insomma, il confine della Conferenza della Pace. Cioè tutti questi movimenti sul piano della politica interna miravano alla cosiddetta, alla costruzione della cosiddetta Volksgemeinschaft, cioè per tornare alla vecchia posizione dell'anteguerra che aveva avuto lo Stato asburgico e quello prussiano, bisognava opprimere tutte le contraddizioni sociali, cioè in pratica, detto in parole povere, questi movimenti erano rivolti contro il movimento operaio, contro il liberalismo, il parlamentarismo e così via, cioè antidemocratici, e sul piano di politica estera naturalmente espansionisti, imperialisti. Solo, secondo me, il professor Jaworski questo l'ha risposto abbastanza bene, ed ha anche detto che lui ha fatto l'esempio che più o meno la maggioranza di tutti questi esponenti funzionali della Volkstumspolitik erano dei ceti sociali che dal 18 che con la guerra hanno, cioè socialmente prima della guerra erano in uno stato più alto, cioè per loro fine guerra la democratizzazione, il parlamentarismo e così via diventava l'oggetto del loro, della loro, del loro rovino, per dire così. E anche questo si può dire che per i gruppi tedeschi all'estero si può notare lo stesso fenomeno. Lo stesso fenomeno, perché fino al 18 loro erano più o meno, per dire così, dei colonizzatori, dei funzionari di questo Stato imperialista nei confronti degli altri popoli oppressi, sia, sia in Germania che ancora molto di più naturalmente nello Stato asburgico, dove i conflitti nazionali assumevano un'altra qualità come, come nella Germania prima del, del 18. E infatti, d'altra parte, se il professor Alexander ha accennato anche alla cosiddetta tesi della continuità di politica estera, di Volkstumspolitik, e secondo lui esiste più o meno, non so, un taglio netto tra Repubblica di Weimar e poi la politica attuata dai nazisti. Sono queste tesi, non so, espresse anche da storici come Jacobsen e così via, però secondo me si può notare, adesso prendiamo solo il problema del Sud Tirolo, o prendiamo, non so, tutta la Volkstumspolitik sul piano strutturale, personale, ideologico, secondo me si può notare una continuità ininterrotta prima del 33 e dopo del 33, anche se magari certi metodi cambiano poi non subito dopo il 33, non subito dopo, magari dopo il 37, cioè da quando i nazisti, dopo una fase, diciamo di imperialismo, magari, diciamo, non so, dopo una tattica, cioè che uscivano all'aperto solo dopo il 37-38, prendiamo Monaco, il caso dei Sudeti, che fino a questo momento, fino al 37, loro accettavano anche uomini, insomma, conservatori come Steiner e così via. Cioè Steiner, secondo me, è ben vero che è stato allontanato anche dietro pressione di Mussolini per affari del Sud Tirolo. Questo è ben vero, questo è indubbiamente vero. D'altra parte però anche i nazisti si vedevano posti davanti alla necessità, ormai da quando erano già previsti i termini, quando si incominciava adesso, cioè, di attuare l'espansione in modi, cioè, in termini concreti, di doversi liberare da certi uomini conservatori che al massimo adesso per loro potevano essere di qualche intralcio. Cioè fino a quel punto loro erano utili e direi anche necessari, in quanto erano loro gli uomini adatti per camuffare certe mire imperialiste espansionistiche. Però dal 37-38 in poi questo metodo cambia. No, intanto, cioè secondo me se si può parlare di certe fasi della Volkstumspolitik tedesca, secondo me la fase decisiva, cioè un cambiamento, esiste dal 25-26 in poi, fino al 24-25, cioè fin quando esistevano dei problemi grossissimi interni: inflazione, il movimento operaio che era forte, occupazione della Ruhr e così via. Cioè fin quando certi problemi di politica interni non erano risolti in uno o nell'altro senso, cioè borghesia o proletariato, questi erano naturalmente i problemi più importanti da risolvere. Da 24 in poi, stabilizzazione dell'economia e così via, si può notare che con Stresemann inizia proprio questa linea della Volkstumspolitik, cioè finanziamento dei gruppi etnici all'estero, e anche la costruzione che poi va avanti fino ai nazisti. Io ricordo solo la famosa OSSA, che è stato un istituto più o meno segreto attraverso il quale sono stati finanziati i gruppi all'estero. E anche Stresemann sempre si è rifiutato di fare in questo finanziamento, in questo appoggio finanziario, politico, economico, di fare una differenza tra tedeschi che una volta appartenevano al Reich, cioè Reichsdeutsch e Volksdeutsch. Per Stresemann questa differenza non era da fare, perché la Volkstumspolitik era una parte, ed una parte molto importante, della politica estera tedesca. E questa fase, iniziata dal 25-26 in poi, va avanti, secondo me, più o meno fino al 37. Io dico, gli strumenti sono gli stessi. La politica ufficiale è sempre quella di non immischiarsi in nessunissimo modo nei problemi interni di altri paesi, però la politica ufficiosa portata avanti attraverso certi organi cosiddetti privati, indipendenti, come anche il VDA. Cioè, questa era solo la politica per camuffare le proprie mire, nient'altro. Questa fase va per me da 25-26 fino al 37, da quando poi definitivamente tutta la Volkstumspolitik va in mano da uomini così conservatori come Kurzweil, Steinach, Ullmann, Pechel e così via, va in mano direttamente alle SS. Questa per me è una fase intera. Anche lì il 33 c'entra poco, perché anche i nazisti tutti questi organi li hanno presi in mano e continuati il lavoro, ma nient'altro. Poi chiaro, dal 38 in poi la cosa cambia, no? Vediamo gli studenti che dovevano fare lo strumento per abbattere lo Stato cecoslovacco, la Polonia era già stato accennato, i sudtirolesi che dovevano essere sacrificati per l'asse Roma-Berlino, e poi, non so, durante la guerra naturalmente per altre mire, cioè per la cosiddetta Neuordnung Europas, sotto aspetti razzisti, strategici e così via, cioè tutti i trasferimenti di alogeni, di milioni di alogeni in vari. Zusammen? Oder? Ja, gleich zusammen? Sonst wird das. Da kann man einiges drauf sagen. Non so, come Presidente, che regola, se facciamo tutti gli interventi e poi forse è meglio, sì. Presidente, sì, sì, sì. Allora, io volevo dire qualcosa di molto semplice e particolarmente con riferimento a minoranze tedesche più vicine a noi e quelle che erano già comprese dell'impero austro-ungarico e in sostanza i tedeschi di Cecoslovacchia e del Tirolo del Sud. E pare anche a me che ci sia una continuità nell'atteggiamento della Germania ufficiale in alcuni momenti e poi su piano non ufficiale con queste iniziative culturali, spontanee, anche di aiuti finanziari, qualche cosa che del resto era stato fatto anche dall'Italia nei confronti dei paesi di lingua italiana che erano precedentemente annessi o inseriti nell'impero austro-ungarico. Ho sentito che il professor Jaworski si è richiamato addirittura agli ultimi decenni del secolo XIX, mi pare di aver se ho capito bene, perché vero, negli ultimi decenni del secolo XIX. C'è una differenza fondamentale, secondo me, della quale bisogna tener conto, ed è questa. E la posizione delle minoranze, vero, e tedesche o austro-tedesche, vero, fino alla caduta dell'impero austro-ungarico e dopo la caduta dell'impero austro-ungarico. Questo è il punto, secondo me, è vero, fondamentale. Perché, pur essendo minoranze da un punto di vista quantitativo, erano in sostanza appartenenti alla classe dirigente, alla classe che deteneva il potere all'interno dell'impero austro-ungarico. Poi invece la Germania, pur avendo iniziato prima, dagli ultimi due decenni, attraverso quel movimento di espansione della cultura tedesca, è chiamato pangermanesimo, che ha avuto però notevoli rilievi, anche specialmente in territori di minoranze nazionali diverse dalla minoranza austro-tedesca all'interno dell'impero, e la Germania ha finito per doversi sostituire l'Austria. E è diventata la inevitabile centrale di difesa dei gruppi tedeschi che una volta appartenenti all'impero austro-ungarico sono rimasti poi minoranze in stati etero-nazionali. Questa sutura e questa continuità si vede particolarmente nei momenti immediatamente precedenti alla Prima Guerra Mondiale e nei momenti finali, negli ultimi giorni del conflitto. Proprio dal 3 novembre all'11 novembre, dalla caduta, dall'armistizio dell'impero austro-ungarico fino all'armistizio della Germania. Perché si è sostituita e perché sono importanti questi motivi? Osserviamo per esempio quello che è avvenuto qui, nel sud Tirolo. C'è una politica ufficiale della Germania che addirittura arriva in questi ultimi giorni, arriva fino a trasfondersi, a trasferirsi anche sul piano militare. Perché dal 3 novembre del 1918 all'11 novembre del 1918, fra i due armistizi, noi abbiamo una occupazione militare da parte del sesto Alpenkorps bavarese, nel Tirolo del Sud. Non soltanto si fermano al di là di quelli che erano i confini dell'Austria, non soltanto si fermano al di là di quelli che erano i limiti della linea armistiziale che correva sullo spartiacque alpino, ma addirittura in questi pochi giorni, dal 3 all'11, penetrano a sud del Brennero, arrivano ad occupare Bressanone, arrivano ad occupare Chiusa, alcune altre località dell'Alto Adige, sostituendosi in sostanza a quella che era l'Austria e che ormai era crollata per motivi militari e politici nella difesa del Sud Tirolo come appartenente alla comunità di sangue vero, tedesca. Sul piano culturale poi è continua questa azione della Germania, e specialmente da parte della Baviera, attraverso tutti in quegli anni che vanno in sostanza dal 18 sicuramente fino al 26, però, e con aiuti in denaro, aiuti in appoggio alla cultura tedesca, vero, nell'Alto Adige, e fino al momento in cui, anche durante il momento in cui il nazismo arriva al potere, prima però del 1933, il professor Leoncini ha citato il Mein Kampf, ma esiste anche quella brochure, è vero, che di qualche anno precedente, proprio di Hitler, di Sittiroler Frage, dove tratta espressamente il problema, vero, del Sittirolo, ed è interessantissimo il modo per cui fin da allora accenna a questo suo rifiuto. Ormai non vogliamo più occuparci di questi, lo dice anche in un modo piuttosto spregiativo, che non è molto simpatico, specialmente da parte di un tedesco, perché dice è una questione questa nazionale che è ancora sostenuta dagli ebrei e dal capitalismo, e noi non possiamo in nessun modo compromettere quello che è la rinascita, la rivincita della Germania per una questione di pochi centinaia di migliaia di sudtirolesi abitanti a sud del Brennero. Ma concludo subito, vero? E questa continuità va ancora, secondo me, consento pienamente con quanto ha detto il professor Jabrowski, si origina ancora negli ultimi decenni del secolo XIX, perché l'Austria è uno stato plurinazionale, e i suoi problemi non sono quelli della difesa dei gruppi di lingua tedesca, e sono casomai il problema di consentire autonomie e possibilità di libertà e di convivenza alle minoranze di altra lingua. La Germania conosce problemi di minoranze, ma non in un modo così quantitativamente eclatante come l'impero austriaco, e comunque non con la stessa impostazione politica, perché lì effettivamente si tratta di un rapporto tra uno Stato quasi mononazionale e piccole frange eteronazionali, mentre nell'Austria si tratta di uno Stato plurinazionale con una minoranza che detiene però il potere e la condizione politica. Questo volevo aggiungere soltanto a titolo di opinione. Grazie. Ha dato troppo in fretta? Zu schnell? Nein, ich glaube, ich habe verstanden. Signor Stock, non ancora. Ja, vollziehen. Wenn Sie gerade dran sind, bitte. Gut. Bitte korrigieren Sie mich aber. Korrigieren Sie mich dann, wenn ich die Frage nicht richtig verstanden habe. Sie meinen jetzt die Frage vom Steuerer? Nein, die Frage vom Professor. Ja. Ihre Frage war, dass vielleicht in meinen Ausführungen gefehlt hat eine ausreichende Berücksichtigung des Problems, wie die Deutschen, Minderheiten kann man nicht sagen, aber das deutsche Element, wenn man es so sagen will, in der österreichischen Monarchie, welche Stellung es innerhalb der österreichisch-ungarischen Monarchie hatte und kurz danach und welche Probleme sich aus diesem Wechsel gegeben haben, aus dem Zusammenbruch der Monarchie. Ist das richtig gewesen, dass das die... Wie bald also Deutschland hineinwächst in das Problem, das vorher Österreich... Und dass Deutschland praktisch substituiert die Stellung Österreichs. Ja. Nun, also das habe ich hier nicht ausführen können, aber das ist eine meiner Hauptthesen gewesen in meiner Arbeit zum sudetendeutschen Problem. Lassen Sie mich versuchen allgemein, das am Beispiel der Deutschböhmen, die ja nun eine der bedeutendsten Volksgruppen innerhalb der Monarchie waren, auch der politisch agil sind. Die politischen Wortführer der Deutschböhmen haben bis zum Ende des Ersten Weltkrieges sich mit allen Mitteln gegen nationale Emanzipationsversuche anderer nicht-deutscher Volksgruppen gewehrt. Und plötzlich, ab 1918, machten sie sich zu den Sprechern des Selbstbestimmungsrechts. Sie sprachen aber nicht vom Selbstbestimmungsrecht der Nation, sondern vom Selbstbestimmungsrecht der Deutschen. Ja? Sie grenzten es, sie haben es eingegrenzt. Es war also hier ein ungeheurer Bruch im Selbstverständnis und von daher auch eine ungeheure Schwierigkeit, nach international glaubwürdig auftreten zu können. Das dazu. Dann stimme ich vollkommen mit Ihnen überein. Diese, sagen wir mal, die Deutschböhmen gehören innerhalb der Monarchie zum staatstragenden Volk, wie immer man das ausfüllen möchte. Oft waren es gar keine realen gesellschaftlich gehobenen Positionen mehr, gegen Ende der Monarchie bestimmt nicht. Das tschechische Element hatte aufgeholt, es ist eine sehr starke tschechische Wirtschaftsbourgeoisie, schon seit den 80er Jahren im Aufstieg gewesen, aber psychologisch hat bis, ich glaube, das kann man auch noch, das kann man in den Broschüren, das kann man auch in den Reichsratsreden feststellen, in den Deklamationen hat man bis zum Schluss psychologisch festgehalten an dieser staatstragenden Rolle. Das hat aber auch eine entnationalisierende Wirkung gehabt. Das heißt, die Deutschen haben sich nicht für ihre ethnische Substanz eingesetzt, sondern für den österreichischen Staat. Sie haben ihre Sprache nicht verteidigt als Muttersprache, sondern als Staatssprache. Jetzt die Situation nach 1918, plötzlich auf sich zurückgeworfen, auf wirklich diese, und man muss sich auch die geografische Lage überlegen, wohl ein geschlossenes Gebiet, wenn man jetzt Deutschböhmen nimmt, aber doch ohne Zentrum. Jetzt mussten sie sich auf sich stellen. Sie hatten ihre ganzen organisatorischen Verbindungen, liefen nach Wien, die waren abgeschnitten. Und außerdem war dann eine große, das lässt sich nachweisen aus der Tagespresse, der sowjetdeutschen Tagespresse nach 1918, 1919, eine große Enttäuschung, die aufopfernde Haltung gegenüber dem und die Anhänglichkeit an den österreichischen Staat, an das österreichische Vaterland, hatte sich nicht bezahlt gemacht. Denn die Wiener Zentralbehörden haben, um die Einheit des Reiches zu halten, die deutschen Elemente nicht besonders unterstützt in der letzten Phase der Monarchie. Und jetzt kam dann die Hinwendung, also es ist mehr als ein Sprachspiel, also vom österreichischen Vaterland die Wendung zum Mutterland Germania. Ja, jetzt hat man sich plötzlich also noch, hat man sich auf das Deutsche, auf die Weimarer Republik orientiert. Diese Orientierung ist aber nicht erst ab 1918 zu verzeichnen. Man kann sagen, seit der deutschen Reichsgründung, seit 1870 gibt es einen Traditionsstrang innerhalb der deutsch-böhmischen Politik, die, man müsste weiter zurückgehen, auch die großdeutsche Tradition. Questo non ho capito, questo dice che non è soltanto dal 1918. No, dunque, che i tedeschi in passato hanno difeso più lo Stato austriaco che non la nazione. A questo punto invece il problema è scambiato. Allora a questo punto c'è uno spostamento verso il Mutterland Germania che sostituisce, che costituisce il punto di appoggio di riferimento. No, tanto dal 18. Certo, non ha, perché nell'ultimo periodo lo Stato austriaco di per sé stesso non avrebbe fatto una politica particolarmente filo tedesca. Grazie. Monumento a Valle della Bolzano. Come dice? Monumento a Valle della Bolzano. Sì, non ho, mi ero sfuggito il... Prego. Ja, aber ich glaube, das ist so im Groben vielleicht. Man könnte das hier noch weiter verfolgen. Und ich weiß nicht, ob damit die Frage beantwortet ist genügend. Ich kann dann noch mal drauf eingehen. Ich würde auf jeden Fall unterstützen und unterschreiben, dass Deutschland nach 1918 die Rolle Österreichs übernimmt, zumal die Deutschböhmen und aber auch andere Minderheiten, andere deutsche Elemente im österreichischen Staat gewöhnt waren, einen, ja, sagen wir mal, zumindest neutralen Staat als letzte Appellationsinstanz zu haben. Und das fiel nun in diesen Nachfolgestaaten weg, denn diese Staaten waren von nationalen Majoritäten besetzt, die von ihrem Staat eine ganz strenge Majoritätspolitik erwarteten. Und dann hat man eben ausweichen, substituieren, sich an Deutschland orientieren. Ja. Vielleicht darf ich da gleich anknüpfen. Es ist zweifellos so, dass Deutschland nach dem Untergang der Monarchie nun die Aufmerksamkeit der Minderheiten auf sich zog, als das Land, das allein helfen könne, wenn überhaupt jemand helfen kann. Und damit wird als Hauptproblem der deutschen Politik gegenüber Minderheiten das Problem Österreich für Deutschland akut. Deutsch-Österreich gilt in Berlin als eine zu befreiende Minderheit in ihrem eigenen Staat, deswegen, weil diesem Staat das Selbstbestimmungsrecht der Zuordnung zu Deutschland versagt worden war. Darf ich Sie kurz unterbrechen, Herr Alexander? Gerade wenn Sie sagen, Deutsch-Österreich, das erste Objekt einer Minderheit, die zu befreien war. Und sehen Sie, wenn man Deutsch-Österreich, das praktisch ein Nationalstaat war, mit den geringen Ausnahmen der kroatischen, slowenischen Minderheit, dann muss man eben sehen, was war eigentlich das letzte Ziel der Minderheiten der Volkstumspolitik? Gut, ich versuche gleich ein bisschen Ihrer Frage nachzugehen. Es ist also zu kompliziert, das in einem Satz zu sagen. Der Anschluss Österreichs war erklärtes Ziel. Stützte sich ja auf die Erklärung der deutsch-österreichischen Nationalversammlung und war blockiert worden durch den Spruch der Alliierten, wie bekannt ist. Ein Gedanke jetzt vorweg. Sie erwähnten, dass bayerische Truppen hier in den letzten Kriegstagen in Südtirol und darüber hinaus vorgeprescht sind. Und das bringt mich zu einem Problem, über das ich nur ein bisschen spekulativ etwas sagen kann, weil ich es aus den Quellen nicht belegen kann. Nämlich auf eine Art von irgendwie vorhandener, sagen wir, Arbeitsteilung, Interessenteilung zwischen der Reichsregierung und den Landesregierungen. Es gibt zweifellos in Bayern entschiedene Fürsprecher einer aktiven Politik über die deutschen Grenzen hinweg. Das betrifft einmal Österreich, das betrifft Tirol, es gab ja sogar Bestrebungen der Annexion, das betrifft sogar Vorstellungen bei einer eigenständigen bayerischen Außenpolitik in den Donauraum hinein. Und ein zweites Land in Deutschland, im Deutschen Reich, so muss man das ja offiziell nennen, war in ähnlicher Weise aktiv, und das war Preußen. Und es gibt genügend Berichte über das Eingreifen preußischer Dienststellen auf lokaler Ebene in Verhältnisse der Minderheit jenseits der Grenzen. Es fängt an bei einer aktiven Grenzspionage, wobei man das in Anführungszeichen setzen muss. Nicht jeder, der über die Grenze reiste und sagte, wir haben schon wieder tschechische Soldaten in unserem Dorf, die hat damit Spionage betrieben. Das war oft ausgesprochen banal, was mitgeteilt wurde. Aber es gab eine Mentalität dieser Art von Spionage. Davon, von diesen lokalen Dingen, ist abzusetzen die Politik des Reiches. Und ich habe versucht, in meiner Darstellung darauf abzustellen. Nun ist es so, ich habe von Anfang an gesagt, Es ist eine meiner Thesen, die Kontinuitätsthese einer durchgehenden deutschen Politik gegenüber den Minderheiten im Ausland zu bestreiten. Ich weiß, dass Sie damit eine These vertreten. Diese These ist von Ihnen bestritten worden mit guten Argumenten. Ich brauche nur an den Ostberliner Historiker Gerhard Fuchs zu erinnern und darauf hinzuweisen, dass er in der Zeitschrift Jahrbücher für die sozialistischen Länder Osteuropas massiv meiner These auch widersprochen hat. Mit guten Argumenten. Es lässt sich auf folgende Schwierigkeit reduzieren. Wir haben bis Ende des Ersten Weltkrieges eine massive deutsche imperialistische Politik. Punkt 1. Im Ersten Weltkrieg konkretisiert in den Kriegszielen der obersten Heeresleitung, Wiedmann, Hohlweg und andere. Und dann haben wir eine Phase deutscher Politik, wo Deutschland Objekt auswärtiger Mächte ist und keine eigenständige Politik betreiben kann. Punkt 2. Wir haben Punkt 3, durchlaufende Strukturen in der Weise, dass Vereine, die früher gegründet sind, mit demselben Programm und denselben Personen weiter tätig sind in der Zeit der Weimarer Republik. Punkt 3. Und wir haben etwa ab 25, Punkt 4, ein deutlicheres Auftreten des Deutschen Reiches im internationalen Kontext, sprich Völkerbund. Und wir haben schließlich Punkt 5, eine hitlersche Politik gegenüber Osteuropa und anderen Minderheiten, die eindeutig auf das abzielt, was ich vorhin sagte, der Inbesitznahme dieser Minderheiten zum Zwecke eigener Politik, dieses Problem des Hebels, Lever oder des Italienischers, nicht? Ja, ist das nun Kontinuität oder nicht? Es reduziert sich ein bisschen auf ein Glaubensbekenntnis und für manche Historiker eben, ich versuche das jetzt mal klar zu machen, ist es eine Wertungsfrage. Man kann sagen, es gibt also eine durchlaufende deutsche Kontinuität, denn wir haben es im Ersten Weltkrieg, wir haben dieselben Personen, dieselben Gruppen, wir haben es im Hitler-Deutschland genauso wieder. Und es gibt die andere These, die sagt, mit dem, und das vertrete ich eigentlich, mit dem Kriegsende hatten sich auch die Verhältnisse insofern gewandelt, dass die Politik, die in einer Art nationalen Euphorie, nationalistisch-imperialistischen Euphorie im Ersten Weltkrieg formuliert worden ist, mehr oder weniger zerbrochen ist mit dem Weltkrieg und auf ganz anderer Basis, mit ganz anderen politischen Mitteln in Hitler-Deutschland wieder aufgelebt ist. Und dazwischen setze ich nun einen Staat, für den ich in Anspruch nehme, dass die Politiker als demokratische Politiker mit nationaler Schlagseite, aber als demokratische Politiker akzeptiert werden sollten. Und solange ich keine Belege habe, die darauf hinzielen, dass die Weimarer Republik nun eine dezidierte, aber verschleierte Politik der Beeinflussung der Nationalitäten im Ausland gehabt hat, betrieben hat. Solange kann ich nicht sagen, es gibt eine Kontinuität der Politik. Es gibt natürlich Kontinuitäten der Personen in den Verbänden. Aber fragen wir doch danach, welchen Einfluss hatten diese Personen auf die reale Politik? Dass Stresemann im Frühjahr 25 im Haus des Deutschen Ostens in Stuttgart eine Rede gehalten hat, ist unbestritten. Dass Stresemann in einem Brief an den Kronprinzen von der nationalen Aufgabe der Deutschen besprochen hat, ist unbestritten. Fragen wir nach dem jeweiligen Kontext, so besteht der Verdacht, dass es Äußerungen waren, die in einer konkreten Situation politische Wähler ansprechen und mobilisieren sollten. Man kann sagen, es ist Kontinuität, er hat dort die Wahrheit gesprochen, anderswo nicht. Und ich sage, es ist zu bedenken, ob er hier einfach nur Stimmung aufgegriffen hat. Hätte er, fragen wir es andersherum, da wird es vielleicht deutlicher, was ich meine, hätte Deutschland tatsächlich eine Politik betrieben, die auf eine Mobilisierung, das demokratische Deutschland, das Weimarer Republik meine ich jetzt, Eine Politik betrieben, die auf eine Mobilisierung der Auslandsdeutschen zum Zwecke der Durchführung deutscher Interessen. Also hätte man diese Auslandsdeutschen als fünfte Kolonne gewissermaßen verstanden. Frage, hätte es da nicht eine sinnvollere Politik gegeben, als die Gewährung einiger weniger Zuschüsse? Fragen wir doch nach den Zahlen. Was ist denn bezahlt worden? Konnten hauptamtliche Kulturfunktionäre in der Tschechoslowakei von deutschen Subsidien finanziert werden? Anderswo ebenfalls. War die Bezahlung oder die Zuschüsse zu einer Sparkasse in Hulschin und anderswo? Unter Hitler keine Förderung des Auslandsdeutschtums zu verzeichnen ist, sondern die Benutzung, im Grunde die Vergewaltigung in einer Weise, wie sich die Vertreter des Auslandsdeutschtums es sich nie vorher ausgemalt haben. Eine Vergewaltigung, eine Frage der Mediatisierung anderer Interessen gegenüber. Nicht denn, die sind da nicht mehr gefragt worden, aber vielleicht kommen wir da noch in ein näheres Gespräch. Ich möchte noch aufgefallen, dass Herr Jaworski diese Frage des Zusammenbruchs Österreichs aufgeworfen hat. Es ist doch nicht allen Deutschen bewusst, dass für viele Österreicher, ich möchte sagen, für die ganze staatstragende Klasse Österreich, jeder Nationalität, nicht nur der deutschen Nationalität, das Ende des Reichsgedankens gewesen ist. Und der Sieg der Nationalismen, wie sie ihn sehr oft in ihrem eigenen Volk bekämpft hat. Es gibt hier, man hat mir ein Beispiel erzählt von einem slowenischen Monarchisten, der bis zum 18er Jahr den Nationalismus bekämpft hat. Im 19er Jahr ist auf slowenischer Seite in Kampf reingekommen. Also, dieser völlige Zusammenbruch einer ganzen Welt für den Menschen und für den österreichischen Staat, der nicht der Österreich vielleicht in der Zwischenkriegszeit für eine lange Zeit auf die Scham gelegt hat, in einen Halbschlaf, einen politischen Halbschlaf versetzt hat, weil ja schließlich und endlich eine Welt nicht von heute auf morgen zusammenbricht und weil man plötzlich auch in Österreich nicht so leicht das staatstragende Reichsgedanke aufgeben konnte und ihn mit dem Nationalgedanken substituieren konnte. Man mag sagen, dass 1938 der Anschluss zwar wohl eine Mehrheit, eine eindeutige Mehrheit einer Volksabstimmung für Deutschland gebracht hat. Man kann aber vielleicht auch hinzufügen, dass diese Mehrheit, wäre die Schuschnigg-Abstimmung durchgegangen, vielleicht ganz anders ausgefallen wäre. Österreicher ist nämlich im Grunde genommen so etwas Ähnliches wie ein Italiener, der das gerne auf der Siegerseite. Und so der Monitor war es sicher interessant, mag es geschienen haben, als ob das Deutsche Reich die Zukunft vor sich hatte. Ja, stellen Sie sich mal vor, Hitler hätte eine Volksabstimmung in Österreich, eine freie Volksabstimmung gewonnen. Stellen Sie sich vor, er hätte das riskiert. Er hat es ja nicht riskiert. Er wollte doch gar nicht die Frage stellen, was will die Bevölkerung. Das war ihm doch ziemlich egal. Welch ein Autorität, wer hätte in Europa dem Wunsche da widerstanden? Aber so sicher war man ja nicht. Abgesehen davon, dass für Hitler auch 60% viel zu wenig gewesen wären. Richtig. Ja. Wir wollen uns bewerten dafür. Wir machen das immer, sonst verdienen wir es nicht. Ja. Ne? Zu Ihnen noch einmal, und das greift noch einmal die alte Frage auf, die meine These jetzt etwas polemisch verkürzt. Die Welt für die Deutschen im österreichischen Staat ist nicht erst 1918 zusammengebrochen. Wenn sie es hätten sehen wollen, hätten sie schon vorher eine andere Politik einleiten können. Dass die Tragik, und ich betone das, dass es eine Tragik ist, die Tragik für diese Volksgruppe oder Volksgruppen war es, dass sie bis zum Schluss die Änderungen psychologisch und ideologisch ignoriert haben. Und von daher nachher die Neuorientierung so schwierig auszufallen, dass sie nicht richtig gut machen. Aber ich möchte jetzt zu dieser Kontinuitätsfrage etwas noch sagen, kompromisslerisch vielleicht. Nun, diese Frage, Sie können sich vorstellen, ist für uns in Deutschland eine politische. Es ist eine politische Frage, es ist eine Frage, welchen Bezugspunkt unsere Republik haben kann, auf was sie sich zurückführen kann und auf was nicht. Herr Alexander hat zweifellos recht, wenn er, sicherlich nicht gegen Herrn Steurer, aber allgemein, jetzt hier mal die These setzt, also diese Kontinuität, so wie sie teilweise, sagen wir mal, in den 50er Jahren etwa vom polnischen Institut Zachodny vertreten wurde, deutscher Drang oder in der Zwischenkriegszeit ja auch schon, der deutsche Drang nach Osten von der mittelalterlichen Ostkolonisation durchgängig bis 1945 als ein Kontinuum, dagegen ist sicherlich Stellung zu nehmen. Andererseits, ich frage mich, ob diese Kompromissformel tragen würde, glaube ich, dass es hier geht um ein Verhältnis zwischen aufrichtiger bis verständlicher Fürsorge für Konationale im Ausland und Instrumentalisierung. Ich meine, dass das Moment der Instrumentalisierung auch schon in den 20er Jahren da war. Ich glaube aber, dass der qualitative Unterschied dann zwischen der Politik gegenüber den Auslandsdeutschen zwischen den 20er Jahren und der nationalsozialistischen Zeit darin besteht, dass in der nationalsozialistischen Zeit das Moment der Instrumentalisierung eindeutig überwiegt, dass man aber aufsetzen kann, stimmungsmäßig noch an diesem alten Moment der Fürsorge des kulturellen Verbundenseins mit diesen Auslandsdeutschen. Ein weiteres Moment möchte ich hier anführen, das ist nicht so bekannt. Die erste Phase der nationalsozialistischen Volkstumspolitik ist, wenn man genau hinzieht, also so etwa bis 35, weniger radikal, weniger konsequent als die Politik in den 20er Jahren, als die Politik, gerade gegenüber Osteuropa, viel vorsichtiger, und das schlägt sich nieder in den Reaktionen. Sudetendeutsche Volkstumsführer, deutsche Volkstumsführer aus Polen beschweren sich in Berlin und sagen, ja, was ist denn, jetzt haben wir den Volkskanzler und jetzt läuft ja eigentlich weniger als in den 20er, als in der Systemzeit. Und dann noch vielleicht eine Einschränkung wäre zu machen, das Verhältnis von offizieller Politik gegenüber den Auslandsdeutschen, offizieller Minderheitenpolitik und der von mir in meinem Beitrag knapp skizzierten sogenannten freien Deutschtumspflege, freien Pflege des ganzen Auslandsdeutschen. Dieses Verhältnis in den 20er Jahren ist... Das ist noch nicht ganz aufgearbeitet und das ist auch ziemlich undurchsichtig. Wir wissen zum Beispiel auch von Greg Kehler, aber auch Grundmann schreibt das auch, dass offizielle Unterstützungsaktionen getarnt wurden über verschiedene halbamtliche bis private, die OSSA ist nur ein Vermittlungsinstrument, über verschiedene Vereinigungen, als es sich da fortgesetzt hat. Wir wissen, dass direkte Unterstützung über Gesandtschaftsetats in den entsprechenden Ländern lief. Diese diese Beträge aber dann sofort wieder ausgeglichen wurden, so dass wir hier eine Dunkelzone haben, die man noch nicht sehr deutlich fassen kann. Zum Schluss, ich meine also, die Kontinuität als bruchlose Linie scheint mir zweifelhaft zu sein. Andererseits meine ich, dass also Momente der Instrumentalisierung schon in den 20er Jahren, einsetzen. Und das erste hat ja Herr Steurer gar nicht, intendiert, diese Kontinuität nun als ungebrochene Linie. Aber dann hätte ich eine Frage. Zu welchem Zwecke Instrumentalisierung in der Weimarer Republik? Ja, das muss ja rückgebunden werden, irgendwo mit Interessen. Ja. Nein, also ich habe mich durchaus, Alexander, nicht darauf berufen, auf jeden Fall nicht ausschließlich auf die DDR-Vorstellung. Aber um Gottes Willen, ich habe... Ich würde sagen, ja. Schon kriegt jemand, das ist ja keine Ostpolitik, das ist unser Spruch, keine Ostpolitik, ziemlich deutlich zum Ausdruck gebracht, vor allem die Kontinuität auf institutioneller und personeller Ebene. Und vor allem insofern, als nämlich diese Zweigleisigkeit der deutschen Außen- und Volkskundepolitik, die wird konstruiert schon im Jahre 1920. Mit der Gründung der Deutschen Stiftung, ein Privatverein, der praktisch eine verschleierte Amtsstelle des Auswärtigen Amtes ist, unter Kramer Möllenberg. Der Kramer Möllenberg bleibt ja bis zu seinem Tode, irgendwann im Weltkrieg, bis 42, immer in seiner Funktion. Die OSA, verschiedene andere Banken, die erste, die gegründet worden ist, mit dem Geld des preußischen Finanzministeriums, die holländische Rütenlandbank, dann zum Beispiel zur Forcierung des Anschlusses Österreichs, Investitionen in Österreich und Finanzierung, Geheimfinanzierung der illegalen, beziehungsweise also bis 33 legalen und nach 33 illegalen nationalsozialistischen Bewegungen in Österreich über Schweizer Banken. Das ist alles schon von den 20er Jahren her. Ich würde vor allem nicht mit Ihnen einverstanden sein, wenn Sie sagen, Deutschland war, Sie gehen mal zu, nationalistische Euphorie, Erster Weltkrieg, Kriegszielprogramm und so weiter. Und dann bis zum Jahr 33 Deutschland Objekt der Siegermächte. Ich würde das einschränken bis zum Jahr 1924. Ja, ja. Bis dort im eventuellen Jahr. Bis dort würde ich sagen, hat die deutsche Außenpolitik keine Linie, nämlich keine längerfristige Linie. Für mich sind die kurzfristigen Versuche, Versailles zu durchbrechen, ja, den Anschluss Österreich zu vollziehen und so weiter, die Abstimmungen, Oberschlesien, vor allem Österreich, ja, in Tirol zum Beispiel, ja, das sind die ersten, die kurzfristigen Versuche mit dem Prätext Selbstbestimmungsrecht, Volksabstimmung und so weiter, Versailles rückgängig zu machen, wieder in die alte Position zu kommen. Das scheitert im Jahr 21. Müssen ja in Österreich die Volksabstimmungen abgebrochen werden. Tirol-Salzburg, dann wird es abgeblasen. Die Volksabstimmungen sind ja alle organisiert, finanziert worden vom Deutschen Schutzbund, sprich vom Auswärtigen Amt, ne? Steinacht und so weiter. Das heißt nicht, dass Österreich, dass die Bevölkerung nicht für den Anschluss gewesen wäre. Bei Gott nicht. Aber ich sage, dahinter, als Organisator, als Finanziator steht dahinter das Auswärtige Amt in Berlin. Das ist eindeutig. Dieser kurzfristige Versuch scheitert in dem Jahr 21. Bis zum Jahr 23 die Lösung der innenpolitischen Probleme. Und mit dem Jahr 24, mit dem Eintritt Stresemanns in der deutschen Außenpolitik, kommt die längerfristige Konzeption. Und die geht meiner Meinung nach bis 37. Oder 36, darüber kann man streiten. Jedenfalls weit über 33 hingelegt. Und wenn man schaut, wenn man, Sie sagen, bestimmte Reden Stresemanns, sich zum Beispiel vor den deutschen Landsmannschaften der nationalen Opposition, zum Beispiel nach Locarno, wo er so angeklagt worden ist als Verzichtspolitiker und so weiter. Gut, denen hat er gesagt, Locarno, im Westen müssen wir jetzt einmal den Vertrag machen, denn Ost-Locarno kommt nicht in Frage. Nehmen wir her das Problem der Brennergrenze. Wir wissen sehr genau, dass damals das faschistische Italien Mussolini persönlich, ja, das er in verschiedenen Artikeln gesagt hat, und durch den Botschafter in Berlin hat das überreicht, in ovine garantito, Brennero o l'Italia non firma, ja, il patto di Locarno. Und was ist herausgekommen? Der Stresemann hat es in privaten Gesprächen mit den Südtirolern eindeutig ist, eine Garantie der Brennergrenze kommt für die Weimarer Republik nicht in Frage. Und Mussolini hat unterschrieben ohne diese Garantie. Also, und auch, also ich würde mich auch nicht an offizielle Reden des Herrn Stresemann halten, die aus seinen taktischen Motiven mögen so ausgesprochen worden sein. Aber nehmen wir nach Locarno gerade her, die geheime Denkschrift vom März 1926, wo die Ossa-Gründung vorgeschlagen worden ist mit den 30 Millionen Reichsmark von Stresemann. Da steht doch eindeutig drin, dass Lenin eine geheime Denkschrift, also nicht auf taktischen Zwecken verfasst. Die längerfristige Konzeption, das langfristige Ziel der deutschen Außenpolitik ist der Zusammenschluss aller auf dem geschlossenen Siedlungsgebiet lebenden Deutschen in Mitteleuropa. Das steht wörtlich so drin. Als längerfristiges Ziel, das sagt, in der momentanen außenpolitischen, militärischen und wirtschaftlichen Situation muss Deutschland Kompromisse schließen, wie etwa den Locarno-Vertrag. Vielleicht auch den Anschluss Österreichs momentan nicht so vorantreiben. Aber als langfristiges Ziel ist das geplant, ist das geplant. Und ich würde nicht unbedingt einverstanden sein, wenn Sie sagen, unter Hitler sind die deutschen Minderheiten nicht mehr gefördert worden. Also nur mehr Instrument, aber nicht mehr, sagen wir mal, finanzielle, wirtschaftliche Unterstützung. Südtirol ist ein Gegenbeispiel. Zum Beispiel in den Jahren 36, 37 sind zum Schutze gegen die Entnationalisierung, gegen den Aufkauf von Blut und Boden, allein in den Jahren 36, 37 2 Millionen Reichsmark zur Verfügung gestellt wurden. Und auch andere Volksgruppen, also die Mittel an die Volksgruppen sind mit 33 bei Gott nicht einfach nicht eingestellt worden. Ich würde mit Herrn Jaworski sehr übereinstimmen, dass die nationalsozialistische Volkstumspolitik in den ersten zwei Jahren taktisch viel moderierter vorgegangen ist als die Weimarer Republik. Aber aus welchem Grund? Das war ja auch die Absicht, nämlich der ganze Brief Hess an Steinacher, Unabhängigkeit des Saudi-Arabiens. In dem Sinn spricht ja auch schon Jakobs davon, dass er sagt, in der sogenannten Phase der Gedanken, des Gedankenimperialismus, wie zum Jahr 37, hat man diese konservativen Leute ja gebraucht, um von dem Ausland zu sagen, wir haben doch keine Aggressionsabsichten. In dem Augenblick, wo es natürlich mit zweiten Anlauf des zweiten Vierjahresplans und so weiter ein wenig konkreter geworden ist, hat man die Leute nicht mehr gebraucht. Das sind sie. Soweit sie nicht einverstanden waren, entlassen wurden. Aber bis 35, bis zum Bestehen des Volksdeutschen Rates, würde ich auch sagen, dort hat die nationalsozialistische Außenpolitik viel gemäßigter als in bestimmten Jahren der Weimarer Republik. Das würde ich eindeutig sagen. In Bezug auf Unterschiede Reichspolitik, Länderpolitik. Diese Unterschiede muss man sicher machen. Aber ich würde nicht in dem Sinne einen Unterschied machen, nämlich Preußen, Bayern, die hätten eventuell dort, sagen wir, der Landesverband des VDA, des Deutschen Schutzbundes, aktive Revisionspolitik gemacht, die Reichsregierung nicht. Es war eine engste Zusammenarbeit zwischen den Funktionären dieser offiziellen, unabhängigen, freien Deutschlandsvereine und dem Auswärtigen Amt. Politische Zusammenarbeit, finanzielle Abhängigkeit und so weiter. Und eines kann man natürlich sehen, in den Jahren der Wirtschaftsblüte von 24 bis 29 sind natürlich die Zuwendungen aus staatlichen Mitteln, aus Mitteln der Industrie, bei weitem größer als natürlich in der Zeit der Wirtschaftskrise bis 23 und in den Jahren 29 bis 33. In den Jahren bis 23 und 29 bis 32 sind die Gelder der Deutschlandsvereine relativ beschränkt, jedenfalls viel geringer als in der Zwischenperiode 24 bis 28. Aber ich sage, ich würde nicht den Gegensatz aktive Revisionspolitik eventuell Bayern-Preußen und friedliche Volkstumspolitik Minderheitenschutz der Reichsregierung. Diese Unterscheidung, glaube ich, kann man nicht machen. Ich würde allenfalls sagen, dass bestimmte Landesverbände radikaler waren in ihren Forderungen. Zum Beispiel nehmen wir her den VDA Bayern, den von der Zentrale in Berlin direkt übertragen wurde als Schutzgebiete Sudetendeutsche und Südtirol. In Bezug auf Südtirol war es für Stresemann immer klar, dass es eingezogen bleibt in die deutschen Revisionsziele. Das gilt bis zum Jahr 37. Bis Ende 37 bleibt Südtirol eingezogen in die deutschen Revisionsziele. Übrigen gibt es überhaupt keine schriftlichen Dokumente. Der Landesverband Bayern hat allenfalls noch in den 20er Jahren auch eine Annexion des Trentino gefordert. Das kommt noch dazu. In dem Sinn sind Unterschiede. Aber ansonsten zwischen friedlich und aktiver Revisionspolitik würde ich den Unterschied nicht sehen. No, mi sembra difficile fare un discorso una discontinuità poi in queste cose. Ma certamente io volevo citare anche un memoriale segreto che è figurato da Oettinger di Weimar Republik und das Soslocamo Problem e che io appunto anche ricordo in volume. E questo memoriale segreto, riguardante proprio le minoranze tedesche all'estero, è dato a Stresemann il 15 gennaio 25, e destinato a tutti gli organi governativi competenti. Afferma la conclusione, dice, la creazione di uno Stato i cui confini politici comprendano tutti i gruppi tedeschi che vivono in Europa centrale all'interno di ben definiti territori di insediamento tedesco e desiderano l'Unione al Reich, è la meta ultima delle aspirazioni tedesche. La progressiva revisione di quelle definizioni di frontiera del diritto di pace, che sono politicamente ed economicamente insostenibili, corridoio polacco Alta Slesia, è lo scopo più immediato della politica estera tedesca. Quindi in questo modo abbastanza delinea quelli che sono appunto i programmi, i progetti della politica estera della Germania democratica, cioè della Germania degli anni 20, insomma. C'è, a mio avviso, invece, ovviamente non negli strumenti, gli strumenti sono più o meno gli stessi fino appunto al 37, come dici tu, insomma. Però nelle finalità c'è effettivamente una cesura, è quello del 33, insomma, cioè effettivamente cambia la prospettiva da una politica di tipo mitteleuropeo, la Germania punta ad un discorso di politica mondiale, di egemonia mondiale, ecco, quindi qui c'è un passaggio, no, dico 33, insomma, il passaggio della presa del potere di Hitler, insomma, ecco, successivamente a gradi, gradualmente, ovviamente, però questa è la prospettiva a cui punta, che invece non era la prospettiva, a mio avviso, della Germania degli anni 20, insomma, un tipo di Stato che potenza a livello mondiale, di progetto di egemonia mondiale, di dominio assoluto, eccetera, no? Quindi, a mio avviso, certamente, poi dico, non è che sia una cosa pacifica il fatto della continuità. Per esempio, tutta la storiografia ceca e polacca invece punta sul discorso proprio della quinta colonna, cioè la discontinuità della politica. Cioè, dice proprio dal 33, e questo non è discontinuità, ci mettiamo noi, cioè, proprio esistono la letteratura fino adesso, per esempio sul momento di Henlein, è proprio impermeata sul discorso della quinta colonna, insomma, cioè che dal 33 Hitler avrebbe dato più le consegne molto precise di portare a distruzione lo Stato centrale dell'Europa, eccetera, eccetera, cioè che fosse uno strumento diretto nelle mani dei nazisti in Berlino. Ora, quindi il dire che invece il termine va spostato verso il 36 e il 37, dicono che sia una cosa molto è un discorso che è estremamente importante, però effettivamente c'è, insomma, questa cesura, anche se gli strumenti sono diversi, sono gli stessi, insomma, ecco, direi. C'è una distinzione da fare tra la politica degli anni 20 e la politica degli anni 30, insomma, in questo senso non si può parlare di una continuità diretta. Sì. Dunque, adesso hanno chiesto la parola il professor Corsini e Calini. Non so se sempre sul tema della continuità, perché poi ecco, allora va bene, ecco, perché poi vorrei fare qualche osservazione anch'io, che però non affronterebbero questo problema, quindi solo forse è meglio. Ancora aggiunta e parlo lentamente, perché forse prima ho parlato troppo in fretta, e una aggiunta per integrazione e anche per chiarimento. E mi pare assolutamente incontrovertibile che si debba segnare un riconoscimento di diversità tra il prima del 33 e dopo il 33. Qui sicuramente c'è una cesura per cui il problema delle minoranze diventa un problema strumentale in vista di altre finalità della politica estera del Reich. Quando parlavo di continuità, intendevo spingermi fino al 33. E la continuità è qualcosa di logico e inevitabile. Perché mentre prima ci trovavamo di fronte ad un'Europa che per l'ambito territoriale che ci interessa era un'Europa degli stati dinastici, dopo diventa il sogno che è fallito, di un'Europa degli stati nazionali. Scompare l'impero austro-ungarico, in questa Europa degli stati nazionali la Germania è logicamente portata a fare una politica di unificazione e di difesa di tutti i tedeschi. Sulla scia di quello che è stato il movimento precedente che ha portato alla distruzione degli stati dinastici. E in questo c'è una continuità, prima di natura culturale, che va dalla fine del secolo precedente in poi, e poi una continuità dal 1918, tanto più che l'Austria non è più in grado di fare questa amalgama delle minoranze tedesche che adesso restano affidate invece agli interessi e alle cure della Germania. Questo vuol dire. Zweifellos richtig, was Sie sagen. Ich kann sogar noch auf ein Beispiel hinweisen, was ich in meinem Vortrag gebracht habe, dass die Fürsorge des Reiches für die Minderheiten von einigen Minderheiten als nicht weitgehend genug empfunden wurde, die also mehr vom Reich erwartet haben, sei es, dass die Sudetendeutschen und Deutschen in Böhmen Waffen haben wollten im Jahre 1918, um den Tschechen Widerstand zu leisten, sei es, dass sie Entscheidungen der internen Politik entschieden haben wollten durch Berlin, um sich damit gewissermaßen die Verantwortung nehmen zu lassen durch einen größeren Bruder. Sei es drittens in der Finanzierung der Sudetendeutschen und der deutsch-böhmischen Banken. Man hat also, ich habe mal im Archiv genügend Material gesehen, wo man darum bat, für eine bestimmte Partei Unterstützung zu leisten, für ein Bankensystem, das also in Griffe stand, die Geschäftstüchtigkeit zu verlieren. Und es gibt dann Belege, sehr undurchsichtige oder nur Andeutungen, dass man dort etwas gezahlt hat. Es gibt also genügend Belege für deutsche finanzielle Leistungen. Und das wird wohl nicht nur die Tschechen betreffen, die noch relativ wohlhabend waren und die dann meistens zu hören bekamen, aber ihr seid so viele, die Deutschen, ja, in der Böhmen, ihr seid so viele, ihr müsst eure Probleme allein regeln. Wichtiger ist es für mich dort, wo eben die Frage beispielsweise für Polen ins Gespräch kommt, wo es also kulturelle Beiträge gab. Nicht lösen kann ich, und da möchte ich nochmal darauf zurückkommen, nicht lösen kann ich die Frage für mich, ob diese Fürsorgebeiträge, Fürsorgezahlungen Bestandteil einer, lassen Sie sich scharf sagen, imperialistischen Mitteleuropapolitik der Weimarer Republik gewesen sind. Diese Frage kann ich nach dem jetzigen Kenntnisstand nicht beantworten. Mich hat sehr nachdenklich gestimmt, was Sie über die Bankgründung gesagt haben und die weiteren Ziele, die damit verbunden sind. Ich muss mir das noch genau ansehen. Die Frage umzudrehen heißt, hätte man wirklich diese Politik betrieben, wäre da nicht eine dieser langfristigen Ziele in Augen gehabt, hätte daraus nicht eine intensivere Politik resultieren müssen. Nicht? Und solange ich da nichts habe, kann ich bei meiner These bleiben, die also bedeutet, dass es eine Fülle von Verbindungen gegeben hat, die aber nicht offizielle Politik in Form einer Mitteleuropa-Konzeption geworden sind, soweit es die Weimarer Republik betrifft. Professor, darf ich direkt dazu etwas sagen? Und auch nochmal im Anschluss an Ihre vorige Frage, was war denn das Instrumentelle in den 20er Jahren? Und Sie sprechen jetzt die Bankfinanzierung an. Instrumentalisierung nur insofern, als man sich Pfänder schuf und als man sich im Ausland Banken wie die Deutsche Kreditanstalt der Deutschen in den böhmischen Ländern, man schuf sich im Ausland deutsche Geldinstitute, über die man dann weiter hineinwirken konnte in die tschechoslowakische Wirtschaft. Teilweise hat man sogar über Umwege dann in die österreichische Wirtschaft hineingewirkt. Also so im Sinn einer Pfänderpolitik, im Sinn auch eines, mir kommt es so vor, eines diplomatischen Spielmaterials, die keine Minderheit, auch nicht in Osteuropa, diese großen Minderheiten, waren ein gesondertes Ziel, außenpolitisches Ziel für die Weimarer Außenpolitik. Aber man hat doch, wenn man so die Verhandlungen, sich ansieht, also dieser berühmte Besuch Benesch bei Schubert, man hat mit dem, wenn man das deutsche Element einbringen konnte, es war doch ein gewisses Druckmittel, mit dem man operieren konnte. Weiter würde ich da nicht gehen. Voll unterstrichen. Dottor Calia, chiesto la parola. Professor Ranzi, riguardo alle leggi che di storia si poteva Beh, ma per la replica di Steurer si traduce Steurer stessa. No, volevo semplicemente su questa questione della continuità. Per quanto riguarda il Tirolo, è un esempio abbastanza evidente. Io credo che non si possa assolutamente sostenere questa sostanziale continuità della politica estera. Parte il problema attuale riguardo alla posizione nazionalsocialistica, anche nel suo lavoro sulla destra tedesca del fascismo, era molto problematica questa questione della rinuncia effettiva, no? Ma a quanto risulta dal lavoro di Parigi sulla storia diplomatica, inquadrando nell'ambito più generale della politica europea del primo dopoguerra, non ha senso parlare, secondo me, di continuità in questi argomenti tedeschi se non si prende in esame la situazione nella quale il nazionalismo poi gioca un ruolo determinante tra il 19 e il 25. Perché il cambio attuale è determinante, cioè la politica liberale italiana dopo il 18, la mancata autodeterminazione, la caduta dei principi che Mancini richiamava molto giustamente la sua relazione, quindi 14 punti di Wilson, quello che è il concetto di autodeterminazione. E quindi la politica, ad esempio nel caso tirolese, dello Stato liberale italiano, dello Stato fascista, per cortesia, può parlare un pochettino più adagio. Sì. Un certo grado di continuità, qui sì, si può ampiamente rilevare, favorisce da parte appunto delle minoranze, in questo caso la minoranza sul tirolese, un'azione che apparentemente può essere interpretata come continuità rispetto alla politica dopo il 33 e dopo il nazionalsocialismo. In realtà questa reazione nasce dalla politica nazionalista di parte della nostra città italiana, la quale crea sui suoi tirolesi una reazione che non possiamo definire a questo punto continua. Per cui io sulla continuità sarei molto cauto. Se lo inquadriamo nella politica internazionale, nel problema wilsoniano, cos'è l'autodeterminazione, e invece, come la prima guerra mondiale, la guerra delle nazionalità diventa guerra appunto di tipo imperialistico nel suo evolversi e crea le situazioni diplomatiche del primo dopoguerra nella quale i gruppi di minoranze tedesche, come il caso tirolese dimostra, devono, cioè, in un certo senso, tutte queste forme di organizzazione. È chiaro che non sono d'accordo con Steurer quando lui parla di movimenti antidemocratici, cioè sul fatto anche della mancanza di incidenza sociale che questi gruppi devono avere rispetto al passato, quindi è vero, però non è l'elemento principale. Cioè, l'elemento principale è proprio la politica di difesa, di fronte alla politica nazionalista come quella italiana, sul problema dell'Altoaglia. D'altronde, 19, la posizione democratica di Solanti in Italia sulla rinuncia all'Altoaglia, del movimento interventista democratico sulla rinuncia all'Altoaglia, non ha trovato nessuna possibilità di accoglimento proprio nell'ambito nazionalista del primo dopoguerra. È chiaro che i principi wilsoniani, come si chiamava, richiamava Solanti, come si chiamava la scala del 19, non essendo stati presi in seria considerazione, hanno creato e favorito il formarsi di queste forze come da Germania. Cioè, è dato strumenti, alimentazione a questo, ma solo in questo senso si può, in senso passivo, forse può parlare di continuità. Ma c'è una netta, radicale cesura tra il periodo pre-33 e lo successivo. Però vorrei sentire appunto in modo più preciso su questo punto, se poteva riassumere o dare un'opinione. Il problema della continuità forse si può riassumere in questo: che la Germania è diventata in un certo qual senso e vende nel nazionalismo tedesco, come tutti gli stati nazionali in Europa. L'Austria non poteva essere, per diverse ragioni. In un primo momento, forse fino all'avvento del potere del nazismo, ha effettivamente seguito una politica che configurava, voleva mantenere le minoranze tedesche che appunto in questo periodo cominciano a sentire di tutto il peso di essere minoranze nazionali, perché prima sotto l'Austria non era un po' relativo la questione, anche per le altre minoranze, non tedesche, perché si dovrebbe naturalmente, parallelamente al discorso delle minoranze tedesche, fare per esempio un discorso delle minoranze italiane al di fuori dei confini dello Stato nazionale creato dopo il 71, e si vedrebbero certamente dei paralleli. Dunque, se in un primo momento la Germania cercava di appoggiare le minoranze nel loro territorio, dopo le minoranze nel nazionalsocialismo sono diventate, come è già stato diversamente rilevato da diversi oratori, uno strumento di potere per una politica di potenza della Germania. Certi strumenti sono rimasti mutati, però, appunto, come il Paul Dea, eccetera. Però è finalizzato. L'impostazione è la forse questo ha una certa importanza per le minoranze, perché io, se io posso comprendere la mia esigenza di poter rimanere tedesco nella mia terra, questa è un'esigenza molto sentita in Alto Adige. Il discorso diventa difficile, è molto diverso ed è stato fatto, per esempio, in Alto Adige, quando si tratta, per esempio, di impegnarmi affinché gli altoatesini siano trasferiti o in Crimea o in Borgogna, diciamo così, nella post-contempo. Effettivamente gli elementi, diciamo così, più filonazisti dell'Alto Adige ad un determinato momento erano poi senz'altro disposti ad abbandonare l'Alto Adige, perché io non voleva di andare, però, se non proprio in Crimea, però nella Frosch con te senz'altro. Ma una cosa non mi pare che è proprio un secondo che mi pare di non poter e lasciare senza un commento. E innanzitutto si parlava di continuità della politica tedesca, la Germania, continuità della politica ufficiale e dei modi così spontanei, le associazioni spontanee, eccetera. Se si trasporta il tema a vedere la continuità dell'atteggiamento delle minoranze tedesche negli altri stati, allora questo si allarga e diventa, può avere anche delle soluzioni diverse. Però a proposito dell'Alto Adige, mi pare che tutta quanta anche la storiografia tirolese, che è forse la meno, cioè la più sensibile a questi problemi, sicuramente anche quella austriaca, però parte anche quella tedesca. E se può parlare di una continuità di politica sul piano territoriale dell'Italia dal 1919 in poi, nel senso di affermare la sovranità fino a Brennero, questo sì, ma tra il 1919, 1922 e 1922 in poi c'è una spaccatura che è riconosciuta non soltanto dalla storiografia italiana, ma anche rispetto dalla storiografia tirolese. Altro è stato l'atteggiamento nei confronti delle minoranze altoatesine dal 19 fino al 22, e altro è stato l'atteggiamento dopo il 1922. Perciò questa assimilazione di Stato liberale e di Stato fascista io devo respingerla nel modo per lo più più assoluto e più completo. Okay. Forse, sì, posso forse riprendere. Forse hai equivocato il senso del cioè, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla politica dei ruoli delle minoranze, non è che c'è continuità assoluta, però di Tolomei, il commissario per la lingua e la cultura nel 19 dell'Alto Adige, che vuole cambiare tutti i nomi. E sciolto subito dopo il commissariato. Però Tolomei non è stato messo commissario dal governo fascista, come sono il professor Corsano. E voleva cambiare tutti i nomi, come per l'Alsazia e la Lorena, per i tedeschi durante la guerra mondiale, che mi sembra illuminato. E il governo non l'ha accettato. Comunque queste cose rimangono, no? C'era una politica verso il governo non l'ha accettato, l'ha respinto. Scusate, se posso un momento, no, io allora mi ricollego anch'io un momento a queste ultime due osservazioni, perché mi pare che il professor Corsini abbia introdotto un problema abbastanza importante, che è quello di vedere la continuità dall'altra parte, non la continuità della politica ufficiale o ufficiosa tedesca, ma la continuità invece dell'atteggiamento delle minoranze verso la Germania, verso il modello tedesco. Se io devo fare prima di tutto una piccola parentesi, però come anche in passato scritto e come tuttora anche ritengo di poter affermare, io non vedo purtroppo una netta frattura fra la politica italiana per il periodo 1919-1922 e il periodo successivo. Già nel 1922, alla presa del potere da parte del fascismo, il problema altoatesino, per gli aspetti principali, problema dell'autonomia, problema della tutela dei diritti delle minoranze e così via, è risolto in senso fortemente negativo. E quindi non riterrei di poter affermare che l'Italia liberale, probabilmente per tutto un insieme di motivi che possono essere identificati soprattutto in due motivi: tradizione centralistica, scarsa esperienza per quanto riguarda i problemi delle minoranze. Il problema era, e mi pare che forse possa essere in questi termini abbastanza pacifico, pregiudicato in senso negativo, così come in senso negativa era ormai pregiudicata anche la soluzione, direi in quel caso ancora di più, della posizione di Sloveni e Croati nella Venezia Giulia. Ritornando invece un momento all'altra questione, cioè quella della continuità della politica delle minoranze nei confronti della Germania, sarebbe interessante sentire dai tre relatori qualche cosa per quanto riguarda minoranze che vivono o in Cecoslovacchia o in Polonia. Per quanto riguarda l'Alto Adige, mi sembra che il dato più interessante sia costituito dal fatto che le popolazioni guardano alla Germania nei momenti naturalmente di maggiore prestigio e di maggiore speranza che la Germania possa contribuire alla soluzione dei loro problemi. Cioè si guarda la Germania in quei momenti in cui si pensa che determinate aspirazioni possano trovare una rispondenza ed una soluzione. Perché io mi sono occupato delle reazioni agli avvenimenti tedeschi negli anni dal 1933 in avanti, e si vede come i maggiori entusiasmi nella popolazione altoatesina si hanno nel gennaio del 1933, poi di nuovo nel gennaio del 1935, subito dopo il plebiscito della Saar, e poi di nuovo con il 1938, l'Anschluss, e c'è una vera e propria, non so come dire, curva di consenso a seconda dei momenti. Ma però è abbastanza interessante che, per esempio, già nel 1925, in una situazione molto diversa, si pensa che l'elezione di Hindenburg possa avere delle conseguenze positive per i gruppi tedeschi all'estero. Quindi con questo siamo molto prima del 1933, eppure c'è già la speranza che forse il simbolo del nazionalismo germanico, colui che è considerato il simbolo del nazionalismo germanico, possa avere come conseguenza un diverso atteggiamento ufficiale, forse anche tedesco, nei confronti dei gruppi che vivono al di fuori della Germania. Ecco, per esempio, sarebbe forse interessante sapere se qualche cosa di analogo a quello che c'è nell'Alto Adige si verifica anche, non so, in Germania o in Polonia. E poi volevo, se posso, fare qualche rapidissima osservazione uscendo un momento dal problema della continuità. Sì. Anzitutto, no, la Volkskunstpolitik. C'è una Volkskunstpolitik tedesca, che è senz'altro quella più importante. Ce n'è una piccolissima austriaca, e che incomincia verso molto tardi, nel 1934, nel 1935, la costituzione di una associazione a Vienna che è la Österreichische Korrespondenz für Volksdeutsche Arbeit, e in cui occupa un ruolo di primo piano un futuro storico austriaco, un sacerdote cattolico, Hugo Hansch, che diventerà professore all'Università di Vienna e che si pone in concorrenza con il lavoro di Volkskunstpolitik tedesca nel 1934, quando cioè ormai i rapporti fra Austria e Germania sono molto tesi. Io non so, anche perché credo che manchi, almeno per quello che io so, un lavoro su questa attività di politica culturale austriaca, non so se ha avuto un'influenza o un seguito fra altre minoranze tedesche. Posso dire però che in Alto Adige, nel periodo tra il 1934 e il 1936, i gruppi cattolici conservatori, che soprattutto dopo l'uccisione di Dollfuss non guardano a Berlino con molto entusiasmo, sono invece collegati con questo movimento austriaco di tutela del germanesimo all'estero, e soprattutto i rappresentanti della Vaterländische Front in Alto Adige sono in collegamento con questo gruppo viennese, che ha avuto, credo, una influenza effettiva e forse anche un seguito molto limitato, che però non è, direi, del tutto trascurabile, in quanto rappresenta l'alternativa più interessante forse alla politica culturale tedesca. Un'altra cosa che mi ha molto interessato è stato quello che è stato detto sul Schwebel des Volkstum, e direi che anche questo è qualche cosa che, oltre che tedesco, è tipico della monarchia asburgica. La monarchia asburgica è stata la grande scuola per chi voglia studiare le minoranze in Europa, e una situazione analoga in parte si verifica in Dalmazia tra persone incerte, oscillanti tra una lealtà etnica serba o croata o serbo-croata e italiana. Però nel caso della Dalmazia il rapporto è rovesciato, cioè da quanto è stato detto questa mattina ci sono degli appartenenti alla nazione culturalmente meno sviluppata, la nazione non storica, polacchi, che si dichiarano tedeschi. Invece nel caso dalmata sono degli appartenenti alla nazione non storica, cioè croati, che continuano ad essere croati, ma che sono praticamente però nazionalmente neutrali. E risulta, per esempio, che nel 1918 il grande timore nel caso di una annessione della Dalmazia all'Italia, il grande timore da parte jugoslava, era che questa parte nazionalmente neutrale, in uno Stato italiano, in quanto del tutto bilingue, linguisticamente e anche culturalmente, avrebbe potuto molto presto finire con il dichiararsi italiana. Quindi forse qui, più che uno Schweben des Volkstum, c'era una fascia intermedia nazionalmente neutrale tra i due gruppi, che a seconda delle circostanze politiche avrebbe potuto passare dall'una o dall'altra parte, e che quindi rimane jugoslava, perché la Dalmazia, tranne Zara, diventa politicamente jugoslava, avrebbe potuto invece diventare italiana in condizioni diverse. E un'ultima domanda che io vorrei fare, senz'altro una delle presenze tedesche nell'Europa centro-orientale è stata costituita dalla presenza ebraica nell'Europa centro-orientale. Una Volkstumspolitik che accentua sempre di più l'elemento razziale, l'elemento antisemita, soprattutto naturalmente dal 1933 in avanti, in fondo, senz'altro sotto un profilo culturale, indebolisce il germanesimo, allontanando l'elemento ebraico dell'Europa centro-orientale dalla Germania. Ja, danke schön. Das sind drei große Bereiche. Ich möchte der Reihe nach aufgreifen. Zunächst wurde gefragt, wie stellt sich das Problem der deutschen Volkstumspolitik aus der Sicht der Minderheiten dar? Und da kann ich zurückgehen auf die beiden Gruppen, die ich genannt habe in meinem Vortrag schon, auf die ehemaligen reichsdeutschen Staatsbürger und auf diejenigen, die nie deutsche Staatsbürger gewesen waren. Für die ehemaligen reichsdeutschen Staatsbürger, konkret die Menschen, die in Polen als Deutsche verblieben waren oder die in Danzig in einer Art Staatlichkeit, einer unabhängigen Staatlichkeit lebten, galt alles, was von Berlin kam, als viel zu wenig. Man wollte auch von deren Seite, wollte man massiv am liebsten sofort mit Waffengewalt befreit werden. Es gibt Unterschiede, was Oberschlesien betrifft, dazu gleich noch etwas. Danzig eindeutig, man nahm also die polnische Präsenz nur mit Mühe auf sich. Von deutscher Seite ist gegenüber diesen Minderheiten festzustellen, dass nicht die Menschen und ihre Sorgen von deutscher Politik aufgegriffen wurden, auch in der Weimarer Republik nicht. Man hätte, wenn man das gewollt hätte, mit Polen ein Arrangement treffen können, wie heute die Bundesrepublik mit der DDR ein Arrangement trifft, in der Weise, dass politisch Verfolgte gegen finanzielle Bezahlungen rauskommen. Damals hätte man über eine Wirtschaftspolitik gegenüber Polen den Minderheitenstatus in Oberschlesien schnell regeln können, bessern können. Das hat man nicht getan, man hat eine Politik des Alles oder Nichts verfolgt. Man wollte von Polen diese Territorien und gehe darunter kaputt, was sonst im Hinterland noch förderungswürdig gewesen wäre. Das ist also etwa für den Zeitraum auch der Weimarer Republik zu vertreten. Erstaunlicherweise ging es den Volksdeutschen in Polen nach Hitlers Machtantritt besser als vorher in der Weimarer Zeit, weil Hitler nun in einer realpolitischen Einschätzung seine Polenpolitik änderte. Und Sie wissen ja, im Frühjahr 34 kam es sogar zu einem Nichtangriffspakt. Es gibt eine mit Polen, es gibt eine schwer fassbare Sympathie des Diktators Hitler zu dem Fassdiktator Piłsudski, eine gegenseitige Achtung, die diesem Vertrag mit zugrunde liegt. Die deutsche Minderheit in Polen hat es dann erst wieder nach, also etwa nach 38 sehr viel schwieriger gehabt und das steigerte sich dann in eine doch starke und eine Unterdrückungspolitik im Sommer, im späten Frühjahr und Sommer 1939. Soweit die ehemals Reichsdeutschen in Polen. Für die nicht reichsdeutschen Staatsbürger in der Tschechoslowakei lassen sich drei Phasen feststellen, ihre Erwartung von Hilfe vom Reich. Die erste Phase ist unmittelbar nach Kriegsende, gekennzeichnet dadurch, dass man massive Unterstützung haben möchte. Es gibt also Berichte, dass man dort Einmarsch reichsdeutscher Truppen wünscht, Waffenlieferungen, die werden vom sächsischen Innenminister Koch, der später Walter Koch, der dann Gesandter in Prag wird, in Sachsen abgewimmelt. Berlin erklärt dezidiert, dass keine Hilfe kommt. Das heißt, Berlin setzt sich auf den Standpunkt, dass die über ein Jahrtausend alte Grenze, die neue Grenze der Tschechoslowakei, ist und bleibt. Und es gibt begründete Hinweise darauf, dass man nicht über diese Grenze hinweg wollte. Man kann sagen, noch nicht. Das weiß ich nicht. Ob man das damals schon andeuten kann. Ich meine, nein. Die zweite Phase der Sudetendeutschen, also der deutsch-böhmischen Politik, besteht in einer Art der Selbstfindung. Selbstfindung in der Weise, dass, wie schon hier mehrfach gesagt wurde, man sich darin schicken musste, Minderheit zu sein. Vorher war man Deutsch-Böhme gewesen, gut, Bürger des Königreiches Böhmen, aber der König von Böhmen war der Kaiser in Wien. Und damit war man, als Deutsch-Böhme, war man praktisch Bestandteil, Zugehöriger des Reichsvolkes. Und ich habe es einmal in einem Bild so gezeichnet, wenn Sie sich eine Marionette vorstellen, die an Fäden hängt, ja, so führten alle Fäden der Deutschen der Monarchie nach Wien. Dort war derjenige, die Marionette hielt. In dem, und alle verstreuten Gebiete der deutschen Siedlungsgebiete waren in dieser Konzentration auf Wien hin zusammengefasst. In dem Augenblick, wonach dem Ersten Weltkrieg diese Fäden zerschnitten wurden, fiel die Marionette zusammen, fiel die Puppe um, und sie fiel in Einzelteile. Und diese Einzelteile hatten untereinander keine Verbindung mehr, denn die Verbindung nach Wien war ja geschnitten. Und man musste in die Sudeten, die Deutsch-Böhmen, Sudetendeutsche erst später immer, die Deutsch-Böhmen mussten sich erst darin schicken, dass sie nun angewiesen waren auf ihre kleinen Siedlungseinheiten. Und sie mussten sich darin schicken, dass sie keine Hilfe von außen bekamen, abgesehen von kleinen Finanzierungshilfen. Dieser Prozess der Selbstfindung ist ein mühsamer Prozess gewesen. Man kann ihn etwa ab 20 ansetzen, wo die nationalistischen Überschwänge der Deutschen aufhören. Und der Prozess der Selbstfindung scheint im Herbst 26 abgeschlossen, als sich die Parteiführer der bürgerlichen Parteien der Sudetendeutschen zusammen mit den Parteiführern der tschechischen bürgerlichen Parteien in einer Regierung wiederfinden. Vorher hatten wir zwei Blöcke gehabt. Die Tschechen und Slowaken auf der einen und die Deutschen auf der anderen Seite. Die Deutschen immer unten. Ein Problem einer strukturellen Minderheit, die nicht aufzulösen ist. Und danach, nach 26, nach Locarno, brechen aus diesem Bereich der deutschen Minderheit und aus dem der tschechischen Mehrheit Parteien aus, koalieren miteinander, bilden eine Regierung. Und diese Art von deutsch-tschechischer Regierung existiert bis 38. Eine Phase der Normalisierung. Dieser Prozess der Selbstfindung der Sudetendeutschen wird unterbrochen durch zwei Ereignisse, für die sie beide nichts können, die also über dieses Land hinweg gehen. Das erste Ereignis ist die Weltwirtschaftskrise, die unverhältnismäßig stark die dann sogenannten Sudetendeutschen betrifft. Deswegen, weil die Sudetendeutschen in der Hauptsache ökonomisch in einem Mittelstandsmilieu anzusiedeln sind, in einer Klein- und Konsumgüterindustrie, die durch die Weltwirtschaftskrise besonders hart getroffen wird. Und zweitens, das zweite große Ereignis ist der Machtantritt Hitlers. Das Problem der Bewegung, der nationalen Konzentration, eine Konzentration, die scheinbar alle Probleme löst. Und dieser Gedanke der nationalen Vereinigung der Sudetendeutschen schwappt über die Grenze hinweg. Und dann wird Hitler und dann wird Berlin plötzlich und erst dann zu einer Anlaufstelle, zu einem Symbol der nationalen Einheit. Und erst dann bildet sich in der Tschechoslowakei und eine Bewegung heraus, die in der Sudetendeutschen Heimatfront praktisch alle politischen Parteien der Sudetendeutschen aufsaugt. Mit dem Ergebnis, dass selbst die demokratischen Sozialdemokraten im Jahre 38 den Schwenk mitmachen, dass sie die nationale Sammlungsbewegung mit unterstützen. Dieser Prozess der Selbstfindung, wie gesagt, wird unterbrochen durch zwei elementare Ereignisse von außen und er mündet wieder ein in ein erneutes Nachsuchen um Hilfe der Sudetendeutschen, dann an Hitler. Wobei das verschiedene Stränge hat, ich will jetzt nicht die SDP hier noch weiter darstellen, aber in dem Zusammenhang sucht man wieder um Hilfe des großen Bruders in Berlin nach. Und das kulminiert ja im Jahre 38 in einer ausgesprochenen Erpressungspolitik gegenüber den tschechischen Politikern. Und wir haben dann die Belege, dass Henlein gesagt hat, ich soll also meinen Führer so viel fordern, dass wir nicht zufriedengestellt werden sollen. Und Hitler sagt, richtig verstanden. Wo also der Auftragscharakter und der Charakter einer fünften Kolonne ganz deutlich ist. Das ist aber ein Prozess und das würde ich nicht an eine frühere Stelle setzen als das Jahr 37. Von den Minderheiten selbst also das Bild differenziert zu betrachten, je nach Minderheit. Ich werde mich hüten, etwas über Südtirol zu sagen, dazu kenne ich zu wenig. Für die beiden Gruppen, die ich hier darzustellen versucht habe, würde ich darauf bestehen. Problem des schwebenden Volkstums. Für Dalmatien habe ich also das, was Sie sagen, mit Interesse zur Kenntnis genommen. Ein Begriff hat mich gestört, der politischen Neutralität. Genau darum ging es in Oberschlesien nicht. Es ging nicht um Neutralität, es ging um aktives Bekenntnis. Dazu muss gesagt werden, die Bevölkerung, um die es sich um Oberschlesien handelt, spricht einen lokalen Dialekt. Es ist kein Hochpolnisch. Es ist ein Übergangsdialekt zwischen Polnisch, Slowakisch, Mährisch. Ein Dialekt, der von Polen zum Teil, wenn sie nicht wollen, mühsam verstanden wird. Man müsste sagen, es ist eine Frage der kulturellen Einflusses. Es gibt aber ein starkes Selbstbewusstsein dieser lokalen Gruppe, der Schlesier, der Schlonsaken. Nun sind die Schlonsaken, diese Schlesier, keineswegs wiederum in sich einheitlich, selbst wenn sie einen lokalen Dialekt sprechen, sondern sie unterscheiden sich in dem Grad, wie sie bereits ins Deutsche hineinwachsen. Sie sind in der Mehrheit geprägt durch den Willen, nicht Polen zu sein. Meine Schwiegermutter stammt aus dem Bereich und in dem Mietshaus, entschuldige, dass ich so Privates sage, in dem Mietshaus, das ihnen gehörte, wohnte eine Familie, die aus Zentralpolen eingewandert war und die Frau kenne ich bis heute nur unter dem Namen Taka Polaka. Diese Polin, auf Polnisch gesprochen wurde. Es gibt also eine bewusste Unterscheidung der Schlonsaken zu den Polen. Woher das kommt, das ist ein anderes Problem, dazu könnte ich lange was sagen. Diese Menschen, wie gesagt, sind in einem vielfach gestaffelten Übergangsstadium, aber bewusstseinsmäßig wollen sie Deutsche sein. Wollen sie nicht Polen sein. Keine Mischheirat mit Polen beispielsweise. Die Übergangsstufen bestehen darin, dass man neben den lokalen, echten, alten Dialekt die deutsche Hochsprache setzt, dass man daneben aber auch Sprachgruppen, Sprachschichten hat, in denen das Deutsche so stark in das Polnische, in die polnische Sprache aufgenommen worden ist, dass man von einem Wasserpolnisch spricht. Ein Beispiel dafür, auch die, die kein Wort Polnisch können, darf ich Ihnen einen Vers zitieren, der in dieser Gegend von Hindenburg bis Königshütte, Chorzów und Katowice, Katowic, gängig ist und verstanden wird, zum Beispiel. Unterschrifte, nate postam bei Sungach, bleistiftem napisane, nie geldują. Also für diejenigen, die das Deutsche verstehen, Unterschriften auf Postweisungen, die mit Bleistift geschrieben sind, gelten nicht. Das ist das, was man mit Wasserpolnisch bezeichnet, also Unterschriften, die Endungen des Polnischen an deutsche Wörter. Da gibt es massenhaft Beispiele dafür. Das ist ein stufenweise Übergang bis zu den Leuten, die Deutsch sprechen, aber wo sie den scharfen schlesischen Akzent heraushören. Leute, die wir jetzt übrigens bekommen als Aussiedler, die drüben als Niemcy, als Deutsche verschrien waren, zu uns nach in die Bundesrepublik kommen und hier als Polaken dann angesehen werden. Ein Problem, das eine menschliche tiefe Dimension hat, die sehr tief geht. Also hier handelt es sich nicht um neutrales Volkstum, sondern um politisch Bewusstes, das sich definiert als Ablehnung zum Polen. Ich wollte nur den Unterschied. Okay, ich wollte nur, ich hatte Sie verstanden, ich hatte nur nochmal dieses Problem, das liegt mir persönlich sehr am Herzen, weil die ganze Familie meiner Frau also aus dem Bereich kommt und ich also ein Laboratorium habe, praktisch wie ein Historiker es selten zur Verfügung hat. Das Dritte, das Schmerzlichste, wenn man so will, ist das Problem des jüdischen Volkstums in Osteuropa. Zweifellos sprechen die Juden einen deutschen Dialekt, das Jiddische. Aber Ebenso zweifellos sind alle diejenigen, die deutsches Volkstum auf ihre Fahnen geschrieben haben und das durch die Straßen getragen haben, durch eins gekennzeichnet, durch eine extreme nationale, das heißt auch antisemitische Einstellung. Und die Chance, von der Sie gesprochen haben, nun zu sagen, wir haben ja in Polen ein germanisches Element, war deswegen völlig daneben, weil dieses germanische Element eben nur Deutsch, einen deutschen Dialekt sprach, aber eben als jüdisch galt. Und es gibt eine antisemitische Tradition, lange bevor Hitler das nun zum Massenwahn gestaltet hat. Und es gibt eine antisemitische Tradition im Deutschen, in der deutschen Rechten, wie in der polnischen Rechten. Und die Juden haben das Pech gehabt, dass sie in einem Lande gelebt haben, in Polen, wo sie schon 38 zwischen die Mühlsteine geraten sind. Bis von 38 bis 39 zwischen die polnischen Mühlsteine und nach 39 dann zerrieben von den deutschen Mühlsteinen. Und das Problem der sprachlichen Ähnlichkeit ist von den Verfechtern der nationalen Minderheiten in Deutschland nie als Argument gesehen worden. Im Gegenteil, umso schlimmer für die Juden, wenn sie selbst der deutschen Sprache sich bemächtigt haben. Aber das gilt zum Beispiel natürlich für die Juden in Polen, aber für die Juden in der Tschechoslowakei, lassen, in Sudetenland. Ja, lassen Sie sich von Herrn Jaworski einmal von dem Antisemitismus, der in den Verbänden der deutschen Rechten Sudetendeutschen etwas erzählen. Ja, vielleicht kann man, ich meine, dass. Es gehört ein bisschen, das Problem gehört hier ein bisschen mit herein. Ich möchte etwas weiter zurückgreifen und auch noch den preußisch-polnischen Bereich noch einbeziehen. Das Problem der jüdischen Minderheit war das, dass es so im 19. Jahrhundert zwischen den nationalen Emanzipationsbewegungen der Polen und Tschechen auf der einen Seite und den deutschen Reaktionsbewegungen darauf auf der anderen Seite fast zerrieben worden. Zunächst eindeutig dem deutschen Element zugehörig, haben sie sich dann, wie Herr Alexander richtig bemerkt, durch einen zunehmenden deutschen Antisemitismus abgestoßen, entweder neutralisiert zur zionistischen Bewegung oder sind, wie im böhmischen Bereich, sukzessive gegen die Jahrhundertwende ist das ganz deutlich zu sehen, sukzessive zum tschechischen Element übergegangen, was natürlich auf deutscher Seite nur den Antisemitismus als berechtigt erfahren ließ. Wie Herr Alexander sagte, gibt es zum Beispiel in deutschen Vereinigungen den Arierparagraf schon seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts und setzte sich hier sehr deutlich ab. Wenn man zum Beispiel jetzt Posen wieder nimmt, so muss man sagen, dass sich das deutsche Element in Ost-Mitteleuropa dadurch ungeheuer geschwächt hat. Aussortierung der jüdischen Volksgruppe. Wenn das zusammengeblieben wäre, hätten sie vielleicht eine größere Chance gehabt. Es ist auch noch weiter zu sehen in der Zwischenkriegszeit, dann etwa in der Tschechoslowakei, da konnte man sich zum Beispiel keinen konsequenten Antisemitismus mehr leisten unter der extremen tschechisch-nationalen zentralen Politik, Zentralisierungspolitik. Da musste man lavieren. Die Vereine, die sudetendeutschen Vereine hatten die Arierparagraphen in den Satzungen drin, aber sie mussten ja sehen, dass verschiedene deutsch-jüdische Politiker eine wichtige Funktion in ihrem Leben einnahmen. Also ich denke an Bruno Kafka, Ludwig Tschech. Ja, Ludwig Tschech. Führer der Sudeten, der deutschen Sozialdemokratie in der Tschechoslowakei, ja. So heißt der offizielle. Ja. Oder der Staatsrechtlehrer Ludwig Spiegel, überhaupt verschiedene wichtige Gelehrte, Kafka. Und man konnte hier dann keine eindeutige Abgrenzung mehr vornehmen, aber im Prinzip kann man sagen, dass hier der Antisemitismus sehr, sehr stark und sehr früh schon im 19. Jahrhundert verbreitet war von deutscher Seite. Was zum Beispiel in der Provinz Posen dazu geführt hat, dass das jüdische Element abwanderte und dadurch die deutsche Position erheblich geschwächt wurde, denn in diese Position im Gewerbeleben rückten dann Polen ein. Vielleicht darf ich gerade, was das Schicksal der Juden in der Tschechoslowakei betrifft, das noch etwas verdeutlichen, um die menschliche Dimension, diese tragische menschliche Dimension, bis in die Gegenwart hinein kurz vor Augen zu führen. Juden in der Tschechoslowakei, also in Böhmen, sind bis zum Ersten Weltkrieg dadurch bestimmt, dass sie sich dem Deutschtum anschließen. Das ist die, Deutschtum ist klar, es ist die Sprache, die Kultur, die die Welt öffnet. Von Masaryk stammt der Spruch, dass die deutsche Sprache öffnet 1000 Türen, die tschechische Sprache öffnet nur eine Tür. Und was kann schon hinter dieser Tür sein? Für die Juden ist das die Übernahme der deutschen Sprache und damit die Zugehörigkeit zur Staatsnation in Österreich-Ungarn eine Selbstverständlichkeit. Nach der Republikgründung sind die Juden die ersten Deutschsprechenden, die sich massiv und gezielt darum bemühen, die tschechische Sprache vernünftig zu lernen und sind bald in der Lage, da sie einfach berufsmäßig als Advokaten eine Vermittlungsfunktion haben zwischen den Sprachen, sind sie bald in der Lage, als eine Art Brücke zwischen Tschechen und Deutschen zu fungieren. Die beste Zeitschrift für die Erste Republik ist die Tribuna in Brünn von tschechischen und deutschen Juden gemacht. Brünn ist immer ein Sonderfall gewesen. Aber in Prag eben, in Prag lebt die deutsche Literatur von Juden. Wenn Sie Juden aus der deutschen Literatur Prags nehmen, Kafka, Werfel und wen auch immer, da ist nichts mehr. Und dieses wächst aber herüber ins langsam in das Tschechische. Man wird eine Vermittlerposition einnehmen. Mit den 30er Jahren wird diese Mittlergruppe immer stärker zerrieben durch eine stärkere antisemitische Orientierung, sowohl der Tschechen wie auch der Deutschen stärker als der Tschechen. Im Weltkrieg, das Schicksal ist bekannt, die Ghettoisierung der Juden der Tschechoslowakei in Theresienstadt, mit großen Verlusten, verhältnismäßig geringeren Verlusten als in Polen, aber das ist eine nicht zu vergleichende Dimension, weil es um Menschenleben geht. Die Überlebenden, soweit sie das KZ Theresienstadt überlebt haben, soweit sie aus der Emigration zurückgekommen sind, und in die Emigration sind viele gegangen, weil sie der kommunistischen Partei angehörten, also einer Partei, die solche Dinge wie Nationalhass ja überwinden wollte, und in Parenthese in der Tschechoslowakei die einzige Partei war, in der nicht nach Nationalität gefragt wurde. Klammer zu. Soweit sie also zurückkamen nach dem Zweiten Weltkrieg, bekannten sie sich massiv zum Tschechentum und warfen das, was sie mit dem Deutschtum verband, Sprache ab. Sie spielten eine große Rolle beim Wiederaufbau der Partei, der kommunistischen Partei nach 1945. Sie hatten dann in den 50er Jahren in den Slansky-Prozessen einen gewaltigen Aderlass, was die Intelligenz betrifft. Sie wissen von dem antisemitischen Akzent dieser Säuberungen. Und sie hatten dann im Jahre 68, in den Resten, die da verblieben waren, wieder einmal die Hoffnung, dass man die echten Idealen des Kommunismus, die es ja gibt, in der Tschechoslowakei zum Zuge verhelfen könne. Und sie sind ausnahmslos nach 68 emigriert. Das Problem der Juden in der Tschechoslowakei ist de facto gelöst. Für Polen übrigens auch. Die Reste von Juden in Warschau sind nicht mehr so stark, dass das einheimische, sehr bekannte jiddische Theater in Warschau überhaupt lebensfähig ist, überhaupt Schauspieler hat. Polen müssen Jiddisch lernen, um das Theater am Leben zu halten. Das ist ein anderes Gebiet. In Polen ist das verbunden mit dem Prozess der Nachfolge Gomułkas, der ja noch zu Gomułkas Amtszeiten begann und sich in dem Namen Moczar am besten verdeutlichen lässt. Danke. Non so se ci sono. Das eigenartige, man könnte das sagen, selbstmörderische Verhalten der Minderheiten in ihrer nationalen Ausrichtung, zum Beispiel das Verlangen von Waffen, in einer Lage, in einer internationalen Lage, die sie fast sicher dem Ausradieren ausgeliefert hätten, wenn sie den Waffen gegriffen hätten. Weil dann hätten die Tschechen, mit denen wären sie aber ziemlich schnell und ziemlich radikal abgefahren. Völlig klar. Nun ist eines dazu in Rechnung zu stellen. Wir wissen über diese Frühphase der Staatsgründung und im Verhältnis der deutschen Bevölkerung zu diesem neuen Staat viel, wenn es darum geht, zu beurteilen, was wenige nationalistische Parteiführer gesagt und gewollt haben. Wir wissen nichts oder fast nichts davon, was die Bevölkerung dachte und was sie wollte. Da gibt es ganz wenig Ansätze. Und es ist nur eines festzuhalten, dass bei der Besetzung der sudetendeutschen Gebiete kaum ein Schuss gefallen ist. Dass die ersten Tote in diesem Prozess des Zusammenlebens fast ein halbes Jahr später, im März 1919, zu beklagen waren, wie ich einmal gesagt habe, als die nationale Publizistik, die Presse von beiden Seiten, von Tschechen und von Deutschen, die nationalen Gefühle so aufgepeitscht hatte, dass das Gegeneinander im Jahre 19 eben zu Zusammenstößen und zu Toten geführt hat. Das ist ein Produkt der Öffentlichkeitsarbeit gewesen. Und da haben beide Seiten in dieser nationalen Aufbauphase feste mitgemischt. Tragen beide die Schuld. Non so se c'è qualche intervento, no. Forse non ci conclude. No, io non so se c'è. No, io. E allora, anche perché non ha replicato No. È stato il più parco nel rispondere agli interventi, quindi ha diritto ad avere 5 minuti, perlomeno suoi, se crede. No, vedo che molte cose sono state dette da Alexander, di cosa è continuità mi sembra comunque. Allora, sentiamo più spazio. Ja, bitte, meinetwegen. Ganz bestimmt recht, das glaube ich gilt für alle Volksgruppen im Ausland, wenn sie sagen, die Bestrebungen zur Herstellung wieder eines starken Reiches und so weiter, dass ihnen Schutz gewährt, finden sie aus ihrer Situation, in der sie in diese Situation des Positionsverlustes, wie sie geraten sind nach 1918, wieder befreien könnte. Das heißt, zuerst die Bestrebungen nach Grenzrevisionen eigentlich Randdeutschen ausgehen, nicht von der Zentrale in Berlin, das ist eindeutig. Und daher auch die Forderungen, wir kriegen zu wenig Unterstützung, finanziell, politisch und so weiter. Also in dem Sinn sind, was Professor Jaworski hat gesagt, die Funktionäre der Volkstumspolitik, dieselbe soziale Schicht, die soziale Schicht vergleichbar, vor 18, nach 1918, genauso die Volkstruppen insgesamt, die Randdeutschen, die eingegliedert werden in andere Staaten. Soweit ich informiert bin, ist wohl auch, nehmen wir her das Jahr 1919, ich glaube, das deutsche Bürgertum im tschechischen Staat, es war nicht unmittelbar so stark gerichtet auf einen Anschluss an Deutschland. Aus vielleicht wirtschaftlichen Gründen der Konkurrenz mit dem deutschen Bürgertum. In dem Sinn würde ich auch sagen, ist eben, wenn man sieht, in allen deutschen Volksgruppen bilden sich ja in den 20er Jahren zwei politische Lager, zwei politische Gruppierungen heraus. Die gemäßigte, beherrscht vom Bürgertum, Liberalismus, Parlamentarismus ausgerichtet, Zusammenarbeit mit dem Staat und seiner Regierung, siehe dann nach 26 die Koalition, während eben die radikale Bewegung, die dann mündet in die nationalsozialistische, eindeutig getragen ist eben vom Mittelstand und von den sozialen Unterschieden. glaube, das kann man, ich bin ja nicht informiert, wer das jetzt in Böhmen und so weiter, für Südtirol kann man das sehr gut sehen, auch in anderen Flüssen, in Jugoslawien zum Beispiel, wo bin ich sicher, ist das auch der Fall, dass die zwei Lager, gehobenes Bürgertum und so weiter, Zusammenarbeit mit dem sogenannten Wirtsstaat und so weiter, während der Mittelstand sozialen Unterschichten, die am meisten sehen, nur ein Staat, der wieder das alte Kaiserreich repräsentiert, militaristisch, wo der parlamentarische Parteienstaat, der nicht imstande ist, wirkliche Hilfe zu bringen, beseitigt wird zugunsten der Volksgemeinschaft, der Zurückstellung aller sozialen Gegensätze, des Klassenkampfes und so weiter, dass also die radikale Gruppe der Mittelstand soziale Unterschiede, das Bürgertum eher gemäßigt und inwieweit das auch in der, weil ich glaube, gerade die Sudetendeutsche Partei, also Hengler und so weiter, wenn man sieht, ich glaube, die soziale Hinsicht dürfte wohl auch vom Mittelstand getragen. Und dann natürlich Organisationen, Freikorps, Turnerbünde und so weiter. Vielleicht ganz schnell, wir können nochmal vertiefen, wenn ich das falsch sehe. Die Diskussion hat bis jetzt sehr wenig auf moderne Schlagworte Rücksicht genommen, Ökonomie beispielsweise. Aber hier würde ich es doch sehr massiv einbringen. Das Bürgertum der Deutschböhmen hatte überhaupt kein Interesse, im Jahre 18 an Deutschland zu geraten. Denn wie sah im Jahre 18, 19 Deutschland aus? Da drohte an allen Ecken die bolschewistische Revolution. Von München mit der Räterepublik bis Hamburg und Kiel und Sachsen und wo auch immer. Das war ein Schreckgespenst. Zweitens. Die ökonomische Grundlage der nordsudetendeutschen Gebiete ist ähnlich wie die der angrenzenden sächsischen und thüringischen Gebiete. Das heißt, eine Zuordnung zu diesen Gebieten hätte die Konkurrenz ins eigene Haus geholt. Drittens. Die deutschen Gebiete waren wesentlich effektiver, moderner organisiert, hatten eine Bevölkerung, die, sagen wir, arbeitsdisziplinierter war. Disziplinierter zur Arbeit war als das, was in Österreich nun doch vorhanden war. Da ging es alles halt noch besser, langsamer. Das ist eine Sache, die den Menschen damals bekannt war. Das Bürgertum aber hat in der Henlein-Bewegung eine Rolle gespielt. Und zwar nach der Erfahrung der Weltwirtschaftskrise, als es die Erfahrung der Deklassierung, der Verarmung und des Bankrotttums praktisch gemacht hatte. Und da spielt es dann als führende Kraft eine Rolle. Denn die bürgerlichen Parteien werden alle aufgezogen, was sich hält, wesentlich auch mit Abröckelungen, aber am längsten hält, das sind die Arbeiter. Das ist die sudetendeutsche, dann sogenannte sudetendeutsche Sozialdemokratie unter Wenzel Jaksch, die sich hält als eine Gruppe, die sich gegen diese nationale Orientierung wendet, aber irgendwie subkutan diesen Bewegungscharakter mit übernimmt. Das Beispiel dafür ist Wenzel Jaksch als Führer der sudetendeutschen Sozialdemokratie, der von Volkssozialisten spricht und im Exil später eine Politik betreibt, die Ergebnisse der hitlerschen Gewaltpolitik bis zum Münchner Abkommen zum Ausgangspunkt weiterer Gespräche mit dem Exilpräsidenten Benesch machen will und gar nicht begreift oder vielleicht in der Lage ist, nicht anders zu machen, dass er damit Hitlers Gewaltpolitik bis zu dem Augenblick unterstützt, wo sie seinen Interessen zuwiderlief. Ja? Also da ist also diese Frage der Orientierung dann sehr viel schwieriger geworden. Für 18 gesagt, gab es wohl keine Massenbewegung, die etwa einer Heim-ins-Reich-Politik Stütze gegeben hätte. Das ist wohl ziemlich eindeutig zu belegen. Ja. Darf ich direkt zur Frage bürgerliche Schichten gemäßigt, ausgleichsbereit oder zumindest behandlungsbereit und dann proletarisierte oder Unterschicht, Mittel des Unterschichten, die dann radikal sind. Also dazu ein paar Bemerkungen. Unmittelbar nach Kriegsende galten die deutsch-böhmischen Geschäftsleute, das kleine und mittlere Unternehmertum, als national unzuverlässig. Es gibt da einige Klagen von politischen Wortführern, dass sich diese aus den von Herrn Alexander genannten Gründen hüteten, eine Anschlusspolitik zu betreiben. Und ja, man kann sogar weitergehen, die Situation war international, also wirtschaftlich, nach dem Ersten Weltkrieg so, dass sich reichsdeutsche Geschäftsleute, die nun gerade eine Filiale leiteten in den böhmischen Ländern, sehr schnell tschechisieren ließen, um damit in den Genuss der stabileren tschechischen Krone zu kommen und so weiter. Also hier gab es, also wenn man von den materiellen Interessen her sieht, gar keinen Anlass, sich an Deutschland anzuschließen. Ich muss jetzt doch noch auf die ältere Frage noch einmal zurückkommen. Frage des Einflusses auf auslandsdeutsche Gruppen. Es ging also nicht um einen territorialen Anschluss, sondern um ökonomische Fragen, um Fragen der Abhängigkeit der Tschechoslowakei von Deutschland. Zu diesem Problem, das Sie anführen, gemäßigtes Lager, als Sie haben das versucht, sozial zu differenzieren, gemäßigtes, radikales Lager, möchte ich einen Gesichtspunkt einführen, noch der mir aufgefallen ist, nicht nur bei den Sudetendeutschen, sondern das ließe sich etwa auch bei den politischen Vertretern des Südostdeutschtums zeigen, die Generationenfrage. Und damit komme ich wieder auf eine Frage zurück, die Sie mehrfach angeschnitten haben. Welche Position hatten die Deutschen in Österreich-Ungarn? Wenn wir diesen Bereich jetzt einmal nehmen, beispielhaft, und nach dem Zusammenbruch. Die politische Führung der ostmitteleuropäischen Auslandsdeutschen im Bereich der ehemaligen österreich-ungarischen Monarchie in altösterreichischen Traditionen aufgewachsen und war von daher nicht radikal bis zur Irredenta. In den 30er Jahren, ja, wurde diese Generation allmählich abgelöst durch eine Generation, die nun schon unter den neuen, schlechteren Bedingungen aufgewachsen war und radikal, mehr auf die radikale Karte, das war eben in diesem Fall die nationalsozialistische Bewegung, gesetzt. Credo allora l'ultima osservazione che ha fatto il professor Jaworski sul cambio generazionale che si verifica nella classe politica dei tedeschi sudeti potrebbe forse essere in futuro ripresa, perché per esempio proprio la tesi di Steuer ha dimostrato come, o perlomeno ha dimostrato, ha ripreso e forse allargato un discorso che era già stato iniziato prima sul cambio generazionale che si verifica anche in Alto Adige all'interno della classe dirigente tedesca nel corso degli anni 30. E quindi questo forse potrebbe essere anche un argomento di un prossimo incontro sulle, magari dedicato più esclusivamente alla classe politica e alla classe dirigente all'interno delle minoranze tedesche e i cambi che si verificano nel corso degli anni 30, ma questa forse sarebbe l'occasione per un prossimo incontro. Anche dopo la seconda guerra, e anche dopo la seconda, ma manca allora la possibilità della comparazione, però. Come non potremmo avere più però il professor Alessandro e il professor Jaworski. Ringraziamo tutti, mi pare che l'utilità di questo incontro sia stata, se posso dirlo così, inversamente proporzionale al numero dei presenti. Non siamo stati tanti, ma mi pare che l'incontro e anche la vivacità della discussione pomeridiana lo dimostri, sia stato molto fruttuoso. Ringraziamo di nuovo tutti i Prodi e Leoncini, che credo abbia un po' rappresentato il cemento preparatore di questo nostro incontro. Quindi grazie a tutti.